So, na, brauch ich nicht, aber ich habe es halt immer dabei, falls ich mal kurz Internet brauche, ja. Dann habe ich einfach das in meiner Tasche. Sehr praktisch. Die Indonesier haben alle zwei Handys. Grundsätzlich einfach. Und warum? Weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, die Anzahl der Provider, der Nein, ich glaube, das hat mit diesen Freunden zu tun, oder? Die sie auf dem einen Netz haben und die Freunde auf dem anderen Eben. Netz. Ach so. Und in Indonesien ist es ja ganz stark so, dass, also wenn du jetzt ein Indonesier wärst, ja, dann würdest du mich fragen, wo ich herkomme und was ich bin und so weiter. Und der Lothar ist jetzt dein Freund. Und alles, was ich dir erzählt habe, würdest du in Minuten später dann über mich erzählen. Also das ist ganz wichtig. Also wir sagen im Westen Klatsch, aber ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen anders in Indonesien. Mhm. Das ist eigentlich so ein gemeinsames Verdauen von Wissen. Naja, und da muss er mit allen in Kontakt stehen. Also wenn die einen bei irgendeinem Provider hängen und die anderen beim anderen, wie sollen die Nachricht weitergehen? Das geht ja ohne Provider, wenn man in Indonesien am Strand geht, in Bali, das eilt so wie eine Schockwelle voraus. Also da hört man manche Worte, das, was man demjenigen erzählt hat, also vorauseilen. Und wenn man da so entlang marschiert, merkt man, dass das eigentlich das Gerücht schon da war. Das ist vollkommen verrückt. Wie ist das in Amerika, also bei dir? In Sachen Klatsch, oder? Klatsch, ja. Klatschen die? Ich würde sagen, in Los Angeles auf jeden Fall. Das ist halt Teil von der Kultur irgendwie und jeder hört sich die ganzen, oder nicht jeder, aber Leute konsumieren die ganzen Klatsch-Magazine und Online-Blogs und was auch immer. Aber in Berkeley sehr wenig, würde ich sagen. Du hast halt vielleicht so Klatsch über bestimmte Professoren, die super renommiert sind, aber dann deren Schwachstellen unbekannt sind meistens, sondern dass du im Klatsch die Schwachstellen von jemandem, der sehr berühmt oder sehr renommiert oder angesehen ist, weil die einfach, auch wenn sie historische Größen sind, auf ihren Fachgebieten als Personen manchmal immer noch sehr schwach sind oder Probleme haben. Ja, aber was ist denn dieser berühmte Smalltalk? Das ist doch Klatsch eigentlich. Also wenn man, was klatscht man da? Also zum Beispiel bei Judith Butler, das ist eine sehr berühmte Feministin, Theoretikerin. Die hat hier unglaublich die Hallen gefüllt vor, ich glaube, einem halben Jahr. Aha, war sie in Wien. Ja, also super interessante Lehren. Ich habe selber noch zu wenige Klassen genommen, dass ich wirklich gebildet wäre auf dem Thema. Aber Feminismus ist jedes Mal bei jeder Konversation ein Subthema, egal über was du redest in Berkeley. Und vor kurzem hat halt eine gesagt, dass Judith Butler, sie ist lesbisch. Und sie hat eine feste Partnerin, aber dass sie manchmal mit Studentinnen Affären hat. Und das ist natürlich sehr fragwürdig. Ja. Und das ist natürlich dann interessant, wenn du sagst, okay, sie ist weltberühmt für großartige Feministinnen- und Frauenrechte-Theorie, aber gleichzeitig betrügt sie sozusagen ihre eigene Partnerin. Dann ist halt immer die Frage, wie beeinflusst die Persönlichkeit die das Wissen? Darüber kann man viel reden. Im Tratsch. Ich sage da immer, der Prediger muss kein guter Mensch sein. Also er muss nur gut predigen können. Es ist halt immer eine Frage. Ja. Also kannst du ein... Muss kein Vorbild sein. Genau. Na, sicher nicht. Er muss einfach schön reden können, gut reden. Predigen. Kommt drauf an, weil ich glaube zum Beispiel gute Führungseigenschaften sind eben leading by example. Also wirklich ein Vorbild sein für die man anführt. Und ich finde das immer sehr gut bei den neuen... Bei dieser ganzen Startup-Kultur sind die großen Bosse der Firma sozusagen, sind auch so junge Tüftler und Verrückte. Mhm. Und Mark Zuckerberg zum Beispiel, obwohl er x Milliarden am Konto hat, sitzt in Facebook genau wie alle anderen, auch nur auf einem normalen Tisch, anderen Leuten gegenüber und arbeitet gemeinsam mit denen. Und ich glaube, diese Einstellung einfach, dass man sagt, ich verhalte mich genauso, wie ich will, dass andere sich verhalten, ist halt ein sehr altes moralisches Prinzip. Und ich glaube, wenn man historische Größe beweisen will, und diese weiterhin, also über Jahrhunderte weit respektiert werden will, muss man sich sozusagen auch persönlich gut verhalten. Also Charlie Chaplin zum Beispiel ist ein super Beispiel, der damals sozusagen der erste Celebrity der Welt war, in den frühen, also im frühen 20. Jahrhundert. Und der hat aber so viele komische Probleme gehabt mit der überaus jungen Frauen, also immer Frauen unter 18, die er dann geschwängert hat, nach Mexiko abgesetzt hat, bis sie 18 waren und dann wieder zurückgebracht hat in die USA und verkündet hat, dass sie jetzt heiraten und das hat für ein paar Jahre gehalten oder so. Und er hat das so viele Mal gemacht, bis sich mehrere Leute gegen ihn gestellt haben, inklusive FBI. Und die haben dann eben für Jahre hinweg so eine Schmierkampagne gegen ihn geführt. Und wie er dann nach England gegangen ist für eine von seinen Filmpremieren, haben sie gesagt, du kannst nie wieder zurück in die USA. Mhm. Und ihm einfach die Arbeitserlaubnis entzogen, weil er war ja Brite. Mhm. Und die Geschichte existiert jetzt halt parallel zu den großen Ereignissen oder Erkenntnissen, die er für die Menschheit gebracht hat. Und das ist halt Teil von ihm, dass er sich persönlich diesen Schwächen hingegeben hat, aber als Person des öffentlichen Interesses halt doch viel weitergebracht hat. Ich weiß nicht ganz genau. Also, ja, aber, ich finde es spannend deshalb, also ich habe mich hast du auf die Erziehung gebracht. Also Eltern können ihre Kinder nicht erziehen, sondern sie können ihnen nur vorleben. Ja, also und vor allem, sie können dir tausend Sachen predigen, sie können schön sprechen, aber wenn sie dann genau das andere machen, dann weißt du als Kind, also du kennst genau diesen Punkt und den kennen wir alle. Ich meine, das ist ja vom Lernen, dass man praktisch durch Lernen funktioniert, eben große Teil durchs Abschauen. Ja, naja, und dann ist aber jetzt, wenn du sagst Charlie Chaplin, da gibt es natürlich auch diesen Moment der Verklärung, oder? Also ich sehe, es ist ja lustig, ich habe dich kennengelernt durch dein Produkt. Aha. Ja, also ich habe dich, bevor ich dich kannte, kannte ich etwas, was du geschaffen hast. Hey, Moment, ja. Deine Filme. Und das finde ich sehr interessant, nämlich. Ach so, okay. Ja. Wieso, was heißt der Moment? Na, Moment, sprichst du jetzt zum Tobias? Ja, zum Tobias. Dann wäre doch jetzt der Punkt, nach dieser unglaublich langen Intro, ihn mal vorzustellen. Lob und Tadel. Der Podcast mit der wahrscheinlich längsten Einleitung dieser Welt. Ausgabe 24, zu Gast bei uns ist Tobias Demel. Er lernt Film in Kalifornien. Unser Mann in Hollywood. Ich habe es gedacht, dass du das eigentlich sagen wolltest. Naja, das war schon so in der Luft. Nein, das ist zu plakativ. Und Ingrid Rachbauer, unsere Frau hier bei uns. warum Tobias Demel? Ich habe ihn kennengelernt über seinen Ruf, den er auch sehr gestaltet in Form von Blogs, in Form von Showreels, in Form von Twitter, dann und wann und Instagram. Aber aufgefallen ist mir Tobias eigentlich, weil er über das geschrieben hat, was er tut, was er tun möchte. Er hat nämlich sich überlegt, was möchte ich werden und hat das betrieben wie einen Beruf, 8 Stunden täglich. So, mehr kann ich zum Tobias jetzt einführend nicht sagen, aber danke, dass du da bist, weil du fliegst heute nach Amerika wieder. Ja. Das geht sich so gerade noch aus. Genau. Du bist auch ein Wiener, so wie wir. Und kennengelernt haben wir uns über den Ziel. Wir sind keine Wiener. Ja, schon irgendwie. Also wir wohnen. Ihr fühlt euch als Wiener. Wir im 4., er im 13. Und was uns noch verbindet ist. Entschuldigung, was ist ein Wiener? Naja. Ich würde mal sagen, einer, der da geboren ist. Also der Tobias ist der einzige Wiener hier. Okay. Was uns noch verbindet ist, wir haben beide Zivildienst gemacht und beide Zivildienst in einer Form im Ausland, nämlich Gedenkdienst in der Anerkennung der Täterrolle Österreichs während des Zweiten Weltkrieges. So, das war das. Genau. Und wir haben beide in der gleichen Einsatzstelle gearbeitet, nämlich in Montreal. So, das ist das, was ich noch sagen möchte als Beginn. Und wir würden ganz gerne mit dir reden, Tobias, einerseits über das, wie du wirklich zum Filmemachen lernen gekommen bist, weil du studierst an der University of California Film. Bis ein Semester noch. Wie bist du auf diesen Weg gekommen? Ich glaube, einer der wichtigen Schritte für mich war, dass ich nie interessiert war am institutionierten oder akademischen Lernen. Es war nie wirklich wichtig für mich. In der Schule vielleicht am Anfang gute Noten kriegen oder sowas, aber dann später habe ich realisiert, dass je besser ich zu guten Noten strebe, desto weniger Zeit habe ich mich sozial zu entfalten, mit Freunden was zu unternehmen und habe mich dann entschlossen, am Ende vom Gymnasium weniger und weniger zu lernen und viel mehr mit Freunden zu unternehmen und wirklich versuchen, mich halt als Persönlichkeit zu entwickeln und zu entfalten. Und meine Noten sind zwar runtergegangen, aber meine persönliche Glücklichkeit ist raufgegangen. Und gleichzeitig habe ich im Gymnasium schon einfach durch Zufall mal Computergrafik entdeckt und habe als 14-Jähriger dann begonnen, Computergrafik fast Vollzeit sozusagen in der Freizeit zu machen. Also ich habe kaum was anderes mehr gemacht und hatte eben genügend Fähigkeiten, um damit mir einen Lebensunterhalt zu verdienen. Und Ähnliches habe ich dann mit Photoshop gemacht und mit Fotografie und mit Zeichnen und viele anderen Kunstformen, die fast alle digital waren. Und in fast jeder von den Kunstformen, sei es jetzt Webdesign oder Grafikdesign oder sowas, habe ich immer Freelance-Jobs gemacht, die mir Geld eingebracht haben. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt mit der Schule fertig bin, könnte ich mir einfach ein Leben finanzieren durch Freelance-Jobs, weil ich das ja schon in der Schule gemacht habe. Und deshalb war ich nie daran interessiert, ein Studium zu machen, weil warum sollte ich studieren, wenn ich die Fähigkeiten eh schon habe? Warum sollte ich ein Computergrafikstudium für 4 Jahre machen, wo ich mit Leuten zusammenarbeite, deren Fähigkeiten viel niedriger sind als ich, wo meine Fähigkeiten vielleicht eher die von Professoren oder so widerspiegeln in Sachen Kunstfähigkeit zum oder kommerzielle Kunstfähigkeit. Vorbild in der Familie, Eltern, Großeltern, Akademiker? Ich würde sagen, Nicht-Akademiker? Mein Vater hat für 44 Semester studiert, unter Anführungszeichen. Waren also, die war Vorbilder? 44 Semester eingetragen, aber würde ich sagen, aktiv studiert, bis er 30 war. Würde ich auch gern machen, jetzt in Retrospektive, aber geht nicht in Amerika, kostet ja viel mehr Geld. Aber sonst, niemand in unserer Familie macht irgendwas mit Kunst oder so, das ist irgendwie mein Ding, aber ich würde sagen, beide von meinen Eltern arbeiten hart an den verschiedenen Aufgaben, die sie halt haben. Und ich glaube, diese harte Arbeitseinstellung ist sozusagen sicher mittransportiert worden. Und also ich hatte halt null Interesse, irgendwo was zu studieren oder so. Und während dem Auslandszivildienst habe ich halt meine damalige Freundin in Los Angeles kennengelernt. Und nachdem der Auslandszivildienst vorbei war, das war so eine bereichernde Erfahrung im amerikanischen Kontinent und mit der kanadischen und mit der kalifornischen Kultur einfach sozusagen eins zu werden und wirklich so mich ein bisschen damit zu identifizieren. Und ich wollte nicht zurück nach Europa. Ich wollte nicht zurück in das, was ich schon für 18 Jahre erlebt habe. Und habe mir dann gedacht, ich muss irgendwie in Nordamerika bleiben. Habe meine Eltern gefragt, können sie mir so 2-3 Monate finanzieren, damit ich einfach nur mir überlegen kann, was ich tun soll. Und da war eben dann diese Zeit, wo ich 8 Stunden am Tag versucht habe, zu überlegen, was ich tun soll. Und ich hatte damals schon gewusst, ich hatte so eine Epiphanie in Montreal. Epiphanie ist ein Auferweckungserlebnis, also Auferstehungserlebnis. Ja, ich würde sagen... Himmelfahrt. Oder ich könnte es so definieren, ein unglaublich großer Schwall an Gedanken in einer unglaublich kleinen Zeit, also in einer kurzen Zeit. Ein Flash. Genau. Und die Epiphanie war halt, dass alles, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe, Klassensprecher, Führungsqualitäten mit der sozialen Gruppen interagieren, Kunst, Fotografie, CGI, Zeichnen, Konzept, Grafik und so, dass alle diese Sachen, ich wollte das unbedingt irgendwie vereinen in einem Beruf, weil es so schwierig, einen Beruf zu finden, wo du kreativ arbeitest in so vielen verschiedenen Bereichen und nicht irgendwie ein Manager bist, der halt Leute rumkommandiert. Und da habe ich halt realisiert, dass Film diese eine Möglichkeit ist, weil in Film ist so viel Kollaboration vorhanden und du musst mit so vielen verschiedenen Leuten kollaborieren in so vielen verschiedenen Bereichen. Und wenn du als Führungsqualität oder als Führungspersönlichkeit im Film, also jetzt Regisseur oder Kameramann, mit einem Team von zwischen 2 und 100 Leuten zusammenarbeitest und genau weißt, was deren Gedanken sind und was deren Arbeitsschritte sind und wie die sich fühlen und was deren Bedürfnisse sind, kannst du viel besser kommunizieren. Und wenn du alle diese Erlebnisse bereits hattest, weißt du ganz genau, wie sich's anfühlt, ein CGI-Artist zu sein oder wie ein Grafikdesigner zu sein. CGI ist Computer Generated Imagery, also Finding Nemo zum Beispiel, also Animationsfilme. Okay. Und das habe ich halt gemacht und ich wusste, wenn ich zum Beispiel ein Regisseur bin von einem CGI-Film, kann ich mit den ganzen Artists genauso sprechen, weil ich halt auf deren Level mal war oder auf deren Level bin als Künstler und kann einfach mit denen auf Augenhöhe kollaborieren, anstatt irgendwelche Anweisungen zu geben, die zu abstrakt sind oder schlecht verständlich sind oder so. Oder ähnlich, wenn du gut zeichnen kannst, kannst du Zeichnen als Kommunikationstool benutzen, um anderen Leuten deine Ideen zu transportieren, anstatt mit 1000 Wörtern versuchen, das zu erklären. Und ich habe einfach gemerkt, dass Film das Richtige ist für mich und das habe ich halt in Montreal im Kino mal realisiert, in so einer Epiphanie. Das hat voll mein Leben verändert, weil ich halt wirklich gewusst habe, okay, das ist genau das, auf das ich unbewusst hingearbeitet habe, die letzten 10 Jahre circa. Und habe dann eben in L.A. Mich nach langem Hin und Her für die Schuldgefühle und den großen Vorteil entschieden, ein Filmstudium zu machen, das natürlich sehr teuer ist, das ich mir nie im Leben leisten könnte. Und dadurch halt musste ich meine Eltern fragen, ob sie es mir finanzieren können, was natürlich mit gewissen Schuldgefühlen kommt, weil viele von meinen Freunden in Wien hätten die Möglichkeit nicht gehabt, ihre Eltern drum zu fragen. Und ich musste mir halt sozusagen mit mir selber im Reinen werden, kann ich das verantworten, dass ich diese Bildung genießen kann, die so teuer ist und so schwierig zu bekommen, wenn man nicht in einem privilegierten Status ist. Und ich glaube, meine amerikanischen Freunde haben mir da sehr weitergeholfen, irgendwie diese Schuldgefühle zu überwinden, indem sie gesagt haben, wenn du etwas Großartiges im Leben bekommst, also ein großes Privileg hast, solltest du dich nicht schuldig fühlen dafür, dass du es bekommst, sondern eher besonders dankbar zeigen, dass du es kriegen kannst. Aber nur um das konkret zu machen, deine Eltern sitzen also jetzt nicht fett auf der Kohle. Sie müssen das, was sie haben, erarbeiten, beziehungsweise haben das wirklich erarbeitet. Genau, ja. Daher Schuldgefühle. Ja, Schuldgefühle einfach, weil ich mir denke, nicht nur, wie sind meine Eltern sozusagen, wie haben sie das Geld verdient, also das ihr hart verdientes Geld, sondern auch, dass viele von meinen Freunden diesen Zugang zu Eltern, die halt hart verdientes Geld haben, nicht haben. Es gibt aber auch Eltern, die haben kein hart verdientes Geld. Die haben ja, wenn du es geerbt hast oder sonst das kann. Ja, genau, aus irgendeinem Grund, aus irgendeiner Sache. Und die können sowas auch zahlen, ein Studium. Ja. Ja. Ja, ich meine. Gibt's auch. Gibt's auch. Ja. Aber ich habe eben mehr an die Leute gedacht, die diese Möglichkeit nicht haben, in meinem Freundeskreis oder in meinem Bekanntenkreis. Und warum habe ich sozusagen dieses Privileg oder warum sollte ich dieses Privileg haben? Warum verdiene ich das? Mhm. Und der Blog ist zum Beispiel ein recht guter Ausdruck sozusagen von meiner Verarbeitung von diesem Privileg, weil ich mir gedacht habe, wenn ich einen Blog schreibe, wo ich genau drin beschreibe, wie mein Studium läuft, wie das ist, was für Realisationen ich habe in meinem Lernprozess und diese Realisationen gefiltert weitergebe an Leute, so eine Art Destillierung von meinem eigenen Lernprozess, dann kann ich ein bisschen was von dem Privileg an andere weitergeben, weil die dann auch Zugang haben zu den verschiedenen Wissenssachen oder sozialen Strukturen, die ich erfahren habe und eben an sie weitergeben kann. Und so ist der Blog halt doch ein sehr wichtiger Bestandteil irgendwie von meinem gesamten Lernen, weil er das Privileg verarbeitet, weil ich dadurch eben an andere Leute was weitergeben kann. Und deine Eltern lesen ihn auch? Ja. Ja, super. Drucken ihn meistens aus. Ist es auch so ein Notizbuch für dich, wo du Sachen festhältst, oder ist es so die veröffentlichte Version deiner Geschichte? Also auf jeden Fall die veröffentlichte Version. Also ich habe am Anfang, speziell im Auslandszivildienst, fast jeden Tag geschrieben, weil ich glaube, man hat nie im Leben so viel Zeit, wie wenn man einen Fulltime-Job hat. 40 Stunden in der Woche sind gar nichts. Und wie ich dann zum Studieren begonnen habe, hatte ich immer weniger und weniger Zeit und konnte immer weniger und weniger schreiben. Also am Anfang würde ich sagen, war es sehr ungefiltert und sehr einfach nur zur Unterhaltung. Und je länger ich den Blog führe, desto mehr versuche ich ihn halt wirklich etwas Nützliches für andere zu machen. Also wenn du den Blog liest, sollte jeder Eintrag dir, oder ich meine, du musst dich natürlich für die Themen interessieren, aber wenn du dich dafür interessierst, dann sollte jeder Blog-Eintrag dir was helfen oder dich irgendwie weiterbringen oder neue Ideen für dich bereitstellen. Das heißt, ich versuche halt den Blog als etwas Utilitaristisches zu verwenden, also dass jemand wirklich einen Nutzen daraus ziehen kann. Ich meine, den habe ich gezogen bei einem deiner ersten Blog-Einträge, weil du eben dieses Konzept, wenn ich nicht weiß, was ich machen möchte, dann werde ich 8 Stunden täglich das als Beruf betreiben, es zu finden. Mhm. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also wie kommt man auf so eine Idee? Zeitdruck. Ich war halt, habe gesagt, okay, zu meinen Eltern können sie mir 2 Monate geben, damit ich rausfinden kann, was ich tun will. Noch in Nordamerika. Und die Uhr hat halt sozusagen getickt und ich habe mich versucht irgendwie umzuschauen oder so, aber das hat nicht ordentlich funktioniert und nach circa 1,5 Monaten hatte ich plötzlich nur noch 2-3 Wochen übrig, ist es mir gekommen, die Zeit ist fast um und ich habe nichts weitergebracht und ich habe keine Ahnung noch, wie ich das überhaupt schaffen kann und ich war halt voll am Boden zerstört und war echt eine der schwierigsten Zeiten in meinem Leben, weil ich immer weiß, was ich tun will und tun soll. Also ich habe immer so eine Art Vision von der Zukunft. Bloß in dem Moment hatte ich plötzlich keine mehr. Und da war einfach so eine graue Wand vor mir. Und das war unglaublich schwierig für mich einfach persönlich, das zu verarbeiten. Wie kann ich damit umgehen, dass ich plötzlich nicht mehr weiß, was ich tun will? Ich habe immer davor gewusst, was ich tun wollte. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich muss mich genauso reinsetzen wie vor ein Jahr oder 1,5 Jahre davor. Da wollte ich 3D-Animation lernen. Ich hatte ein halbes Jahr zwischen dem Abschluss vom Gymnasium und dem Beginn vom Auslandszivildienst. Und habe gesagt, wenn ich wirklich 3D-Animation lernen will, muss ich das wie einen Job betrachten. Und ich muss mich 8 Stunden am Tag hinsetzen und Animation lernen und Animation praktizieren und einfach versuchen, so viel wie möglich mit dem Lernen zu verbringen. Und das hat damals super funktioniert. Ich habe sehr viel gelernt in einem 1,5 Jahr und das war alles nur aus sozusagen Selbstdisziplin und auch, das hat mir gefallen. Also war nicht schwierig, diese 8 Stunden pro Tag zu investieren, aber das habe ich einfach konsistent gemacht und ich habe mir gedacht, wenn ich diese Aufgabe bewältigt habe oder zumindest teils bewältigt habe, eine Basis an Animation zu lernen mit dem Muster von 8 Stunden pro Tag, dann könnte ich das auch schaffen, damit, dass ich rausfinden will, was ich tun soll. Also wenn du einfach dich täglich so viel damit beschäftigst, mit einem bestimmten Thema, sei es jetzt ein bestimmtes Thema zu lernen oder auch irgendwas in sich selbst zu finden, dann hat man einfach so viele Gedanken und alles baut sich auf und irgendwann plötzlich hat man diese Epiphanie. Und wie hast du das gemacht? Wie hast du diese 8 Stunden verbracht? Ich habe viel mit Leuten geredet, ich bin auf Unis gegangen, habe mit Professoren oder Admissions-Leuten dort geredet, ich habe mich in den Visas von A bis Z durchinformiert. Gibt es andere Visa-Optionen? Ich wollte zuerst ein Arbeitsvisum dort haben, das ist fast unmöglich. Und ich muss mich auch die 8 Stunden sozusagen damit beschäftigen, wie fühle ich mich selber mit den Schuldgefühlen, falls ich doch studieren sollte. Und ich habe halt viel mit meinen Eltern geredet, viel mit meiner damaligen Freundin geredet, viel mit anderen Freunden geredet, die dort studiert haben oder andere Sachen gemacht haben. Und die Realisation war einfach, dass ich war voll angespannt die ganze Zeit. Also ich war wirklich voll unter Stress und ich hatte eine tickende Zeitbombe sozusagen unter mir und habe halt versucht, so viel wie möglich irgendwie zu erforschen. Habe dann aber plötzlich realisiert, dass die Lösung so einfach ist und dass sie schon die ganze Zeit vor mir gelegen ist. Ich hatte dieses Santa Monica, ist ein Community College und ist die billigste Variante von einem Studium. Das kostet ca. $12,000 im Jahr, was natürlich für europäische Standards extrem hoch ist, aber für amerikanische ist es sozusagen eher niedrig. Und ich habe von dem schon ganz, ganz am Anfang gehört, aber habe das nie wirklich gesehen, weil ich mich immer so angespannt habe und gedacht habe, ich brauche eine bessere Lösung, muss das und das finden oder so. Und dann eben, wo ich mir gesagt habe, okay, 8 Stunden pro Tag, habe das mehrere Tage gemacht und ich glaube nach weniger als einer Woche hatte ich dann plötzlich diese Realisation, weil ich einfach mich so viel damit beschäftigt habe und die Bürde so groß wurde, dass ich irgendwann mal gedacht habe, okay, ich muss mich ein bisschen mehr öffnen und einfach mal zurücklehnen und alles anschauen. Und dann war es plötzlich offensichtlich, dass die beste Lösung aus all den möglichen Lösungen eben dieses Community College war. Und, Alter, 18 Jahre? 19? Damals war ich dann, glaube ich, 20. Lösung Community College ist ein, praktisch Santa Monica College ist ein, was hast du da gemacht? Dort habe ich Film studiert und du hast die ersten 2 Jahre von jeglicher amerikanischer höherer Ausbildung nach der Highschool ist eine General Education. Also du musst so eine Art Allgemeinbildung dir aneignen und kannst aber einen Schwerpunkt auswählen. Und das Ende von dem ist ein Associate's Degree, das ist in Europa nichts wert. Aber im amerikanischen System sagt das, dass du die ersten 2 Jahre von einer Bachelor-Ausbildung hinter dir hast und kannst dann eben zum Beispiel auf eine höhere Uni gehen für einen Bachelor. Und das war unglaublich interessant. Zuerst ist mir das voll auf die Nerven gegangen. Warum sollte ich nochmal 2 Jahre lang diese Allgemeinbildung holen, die ich eh schon auf dem Gymnasium hatte? Und ich habe gemerkt, dass die amerikanische Highschool ein viel, viel niedrigeres Level hatte als das Gymnasium, das ich in Österreich gehabt habe. 13. Bezirk. 13. Bezirk, Wenzgasse, genau. Super recherchiert. Und, ist nicht zu schwer. Ja. Bio. Also die Wenzgasse war halt echt extrem schwierig. Du hast ja sogar die Fächer in deine Bio geschrieben, in denen du maturiert hast. Wirklich Diplomarbeit, wie sagt man? FBA, Fachbereichsarbeit. Genau. Das, was man in Österreich eigentlich nicht wirklich erwähnen würde, steht bei dir auf der Bio drauf. Ja, und es liest sich echt gut. Also ich bin immer noch sehr stolz drauf. Und ich würde es gerne mal auf Englisch übersetzen. Die Psychologie der Masse, oder? Genau, Psychologie von Gruppe und Masse. Und ich als Wiener ist das ja durchaus naheliegend. Genau, klar, Sigmund Freud und die Stadt der Psychotherapie sozusagen, aber auch gleichzeitig, oder Psychoanalyse, aber was sehr interessant war damals, war eben, dass ich eine Recherche in die USA machen musste für die FBA auf eigene Faust. Nicht, weil mir das vorgegeben wurde, sondern weil ich es wollte, weil ich die Validierung von einem Experiment gesucht habe und nie finden konnte, weil niemand dieses Experiment je validiert hat. Und das ist ein sehr interessantes in der deutschen Kultur oder österreichischen Kultur. Das Buch Die Welle von dem Schriftsteller Morton Rhue, nur ein Penname. Aber die ganze Geschichte basiert nur auf eine Angabe von einem Professor oder Lehrer, der das damals gemacht hat und niemand hat das jemals nachgeforscht. Da geht es darum in diesem Buch, dass ein Lehrer ein Experiment macht, ob er Schüler so weit radikalisieren kann, dass sie so ähnlich verhalten wie die Nazis im Dritten Reich. Genau, ganz genau. Also es ist eine Art In Amerika findet das irgendwo statt, angeblich in diesem Buch? In Palo Alto, genau. Okay. Und also die echte Geschichte fand in Palo Alto statt, das jetzt sehr nahe an Berkeley liegt. Und man muss noch kurz sagen, die FBA, was du sagst, das ist praktisch Abitur, Matura, eine schriftliche Arbeit auf dem Weg, also kurz vor der Matura, die man genau. Macht, so als Abschluss. Und das ist so ein halbjähriges Projekt, wo man ca. 30 Seiten schreibt. Viele Leute schreiben da solche irgendwelchen Literaturgeschichten zusammen und man hat es fertig. Du hast recherchiert in dem dann nach Amerika. Genau, und habe eben nach Amerika viele E-Mails geschrieben ich habe versucht, die damaligen Zeitzeugen zu finden. Und das war sehr interessant, weil aus einem fiktiven Buch? Ja, das fiktive Buch basiert auf einer wahren Geschichte. aber der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte ist fragwürdig. Und das Buch sagt immer, basierend auf einer wahren Geschichte. Und das wird in Österreich so unterrichtet, als wäre es eine wahre Geschichte, das Buch selbst. Alle haben es gelesen in Österreich, genau. Alle, die maturieren. Weil es klarerweise, würde ich sagen, sehr reflektiv ist von der österreichischen Identität, eben mit der Nazi-Vergangenheit. Aber das Interessante ist halt, dass die, genauso wie du damals Kriegsverbrechen hattest, die versucht wurden zu vertuscht werden, oder Leute, die Sachen angeben, wo niemand das verifizieren kann, ist genau das eben der Fall. Und das heißt, du probierst Leuten beizubringen, wie man sich falsch in der Geschichte verhalten hat, eben basierend auf dem Experiment. Aber die Validierung von dem Experiment selber ist äußerst fragwürdig, weil es eben nur aus einer einzigen Quelle stammt. Und diese Quelle ist der Lehrer selber, der damals dann Schriftsteller wurde. Und oder eben Autor. Und sein ganzes Leben danach basiert nur darauf, dass er diese Geschichte geschrieben hat und dass Leute ihn weltweit einladen zu verschiedenen Vorträgen, wo er dann sagt, was er für eine Erfahrung hatte mit dem Experiment. Aber nie jemand den Wahrheitsgehalt von seiner Geschichte überprüft hat. Ein Schüler wurde nie gefunden, der darüber erzählt hat, dass er bei diesem Experiment dabei war. Doch, also es gibt, das Problem ist eben, die Geschichte ist so... Also du fährst drüber, du fährst dorthin nach Amerika, buchst einen Flug und fliegst nach Kalifornien. Nein, sondern ich habe alles übers Internet gemacht damals. Okay. Und ich habe versucht, Leute zu finden und habe versucht, Namen zusammenzustöpseln aus der Geschichte damals. Ja. Also die echte Geschichte sozusagen. Mhm. Und habe die alle kontaktiert und habe durch verschiedene Foren, deren Alter und Interessen und Berufe und sowas versucht zu eruieren, damit ich dann an die richtigen Leute rankomme. Und es war ein wahnsinniges Forschungsprojekt, war sehr, sehr interessant für mein damaliges Alter, halt einfach, weil ich mit vielen Erwachsenen plötzlich interagieren musste, die waren alle über 40. Und das Internet war schon so etabliert, dass man das schon tun konnte, ohne eben wirklich auch hinzufahren, weil es praktisch die Foren gibt es schon. Ja, es gab so eine Seite, die heißt classmates.com und dort kannst du dich eben eintragen, wenn du so eine Reunion machen magst, also ein Klassentreffen. Und ich habe dann einen gefunden, der hat mich an andere weitergeleitet, dann habe ich zufällig wieder einen anderen gefunden, da wurde ich mal angeschrieben von jemandem und das hat sich halt alles zusammengestöpselt und am Ende habe ich rausgefunden, dass keine von den Geschichten zusammenpasst. Und ich weiß immer noch nicht, was der Wahrheitsgehalt von der Geschichte ist, weil die ganzen Schüler damals so jung waren, dass sie wahrscheinlich durch eine mögliche traumatische Erinnerung deren Gedächtnis sich verändert hat. Und der Lehrer selber hat eben die Motivation, eine so spannende Geschichte wie möglich zu veröffentlichen als wahre Geschichte und dadurch aber einen sehr persönlichen Vorteil zu ziehen, nämlich dass er sich ein Leben lang finanzieren kann durch Vorträge und Weltreisen und so. Und ist sehr, sehr problematisch. Und das hat mich doch sehr stark geprägt damals. Und ich glaube, ich habe das auch in den Auslandszivildienst mitgenommen, diese Art Fähigkeit, Kritik zu üben und den Wahrheitsgehalt von verschiedenen Dingen überprüfen zu wollen. Aber da seid ihr jetzt irgendwie abgekommen, weil du hast über diesen Status der Highschool gesprochen und dann hast du von deiner Schule erzählt, weil du dann erzählen wolltest, was dann passiert ist. Also mit dir. Santa Monica College abgeschlossen, 2 Jahre und dann übergangslos in die University of California gestolpert. Nicht wirklich. Also, und vor allem nicht gestolpert. Und das Lustige war auch, ich wollte nicht mehr weiter studieren. Also ich habe immer. Du hattest ja noch diese Schuldgefühle vom ersten Studium. Genau, und das war schon genug. Also ich habe schon $24,000 an Studienkosten konsumiert sozusagen und ich wollte einfach nicht mehr weiter irgendwelche anderen Bürden auf mich nehmen. Was war deine Erklärung, es doch zu tun, noch einmal diese Schuld auf dich zu nehmen? Naja, und zwar wieder eine Frage der Nötigkeit und des Visums. Ich habe ganz hart versucht, ein O1-Visum zu erarbeiten, das ist ein Arbeitsvisum für Künstler. Aber es ist so schwierig, dieses Visum zu bekommen. Du brauchst mehrere Zeitungsartikel, Fernsehberichte über dich. Du brauchst Filme, Filme, an denen du gearbeitet hast mit großen Leuten, die Namen haben. Und du musst hohe Beträge verdient haben in den verschiedenen Bereichen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Elaborierte Bribery, oder? So in der Richtung. Du musst dich als Golden Boy sozusagen darstellen. Es ist extrem zart. Und der Immigration Lawyer damals hat mir halt gesagt, ja, die Chancen liegen okay für dich, aber nicht gut genug, dass ich es auf jeden Fall empfehlen würde. Geh doch vielleicht mal zurück zur Uni und schaust dir an, ob es dir gefällt. Und wenn nicht, dann kannst du immer noch das Visum mit antragen. Und ich habe mich damals für Berkeley angemeldet als Scherz, weil ich wollte eigentlich ein Ablehnungsschreiben von denen bekommen. Ich war mir sicher, dass ich nicht reinkommen würde und wollte es mir dann so einrahmen an die Wand hängen und noch eins von Harvard und noch woanders. Einfach so Ablehnungsschreiben von den akademischen Institutionen. Aber wurde dann irgendwie auf Berkeley aufgenommen, was mich sehr überrascht hat. Und ich hatte kein Bedürfnis, dorthin zu gehen. Und ich wurde gleichzeitig auch bei der USC aufgenommen, University of Southern California, ist in Los Angeles auch. Und die USC hat, glaube ich, einen sehr, sehr guten Ruf international, auch in den USA als Filmeinrichtung, weil viele der besten Filmemacher der Welt sind dorthin gegangen oder unterstützen Steven Spielberg, George Lucas, Robert Zemeckis und so weiter. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bin dort aufgenommen worden im Filmproduktionsprogramm. In Berkeley gibt's nicht mal ein Filmproduktionsprogramm, das ist alles auf Theorie und Geschichte basierend. Und bin halt hingegangen zu einem von den Test-Screenings, wo die Studenten ihre finalen Projekte vorgestellt haben. Und viele von denen waren für 4 Jahre in dieser USC mit wahnsinnig guten Professoren, mit tollen Industrieverbindungen und so. Und alle ihre Filme, also ich würde sagen 95% von den Filmen, die ich an dem Abend gesehen habe, war völlig überproduzierter Müll. Also wirklich schlechte Filme, schlechte Geschichten, schlechte Darsteller, schlechte Regie und viel Geld reingebuttert. Ich konnte zum Bildschirm sehen vielleicht zwischen 15 und $30,000 pro Film oder sowas an Kosten. Und ich habe mir gedacht, wenn du so viele Mittel hast und so viele Möglichkeiten, warum kannst du dann so schlechte Filme machen? Und dann, wie das Screening vorbei war, sind alle rausgegangen, so mit gegelten Frisuren und coolen Outfits und sehr posch, und haben sich alle gegenseitig auf die Schulter geklopft. Ah, dein Film war so toll, oh, der hat mir so gut gefallen. Und das war alles so sehr heuchlerisch und wirklich so ganz schleimig. Und das hat mir überhaupt nicht gedacht, weil die ganzen künstlerischen Communities oder Gruppen, mit denen ich mich damit in den letzten 10 Jahren umgeben habe, waren immer sehr kritisch gegeneinander. Also in Österreich und Deutschland gibt es eine sehr gute Online-Kultur, würde ich sagen, dass man wirklich versucht, sich gegenseitig weiterzubringen durch konstruktive Kritik. Foto-Community zum Beispiel, genau. Die wirklich mal versuchen, durch konstruktive Kritik eben... Genau, und einfach nicht irgendwie sich zurückhalten in Kritik, sondern versuchen einfach Kritik zu üben, ja, die nützlich ist für den anderen. Und das habe ich überhaupt nicht gesehen. Und ohne konstruktive Kritik kann ich mich nicht weiterentwickeln. Und dann haben wir gedacht, vielleicht sollte ich doch nach Berkeley gehen, einfach weil dort vielleicht eine kritischere Einstellung ist. Und das war die beste Entscheidung, die ich in Jahren getroffen habe. Wieder zurück zum Studium, wieder zurück zu den Schuldgefühlen, wieder zurück zum teuren amerikanischen System, aber halt in einer wahnsinnig tollen Umgebung. Also nicht jetzt Umgebung in Sachen Landschaft, sondern intellektuelle Umgebung. Die ganzen Studenten, die dort sind, die Professoren, sind Nobelpreisträger und alle möglichen echte geistige Größen dabei. Und du bist halt jeden Tag umgeben von wahnsinnig intelligenten Leuten, die unglaublich interessante Ideen haben, und um die Welt verändern zu wollen. Also jetzt soziale Bewegungen wie zum Beispiel Feminismus. Und es ist echt eine... ziemlich unbeschreibliche Erfahrung, dass du das einfach als dein Status quo oder dein Alltag hast, dass du von so intelligenten Menschen umgeben bist. Und das war echt ein Wahnsinn. Wie bemerkt man diese intelligenten Menschen im Alltag, wenn man dort studiert? Ich meine, wo findet es statt? Überall. Und das ist halt das Lustige. Also bei uns zum Beispiel, ich wohne in einem Haus mit 14 anderen Leuten gemeinsam, so ein großes altes Holzhaus. Und wir stehen gerade in der Küche, es ist 1 in der Früh, wir trinken irgendwie einen Kaffee oder Wein oder sowas in der Richtung. Und ich erwähne irgendwie so nebenbei Luzidträume, also Träume, in denen man bewusst ist, dass man träumt. Dass man mitgestalten kann auch, ja. Genau. Und plötzlich sagt einer so, oh ja, ja, ja, ich habe früher so ein Handbuch über Luzidträume geschrieben, weil ich habe mich damit für viele Jahre befasst. Und dann sagt einer, oh ja, ich habe jetzt, ich arbeite in so einem Neuro Research Lab, und da haben wir teilweise so Theorien irgendwie entwickelt. Und der Nächste sagt, oh ja, ich habe viele Luzidträume in meinem ganzen Leben gehabt, bla bla bla bla. Also egal, was du sagst irgendwie, die Leute wissen nicht nur davon, sondern sie haben selber Erfahrungen gesammelt und sind fast so eine Art geistige Vorreiter irgendwie. Und das ist fast in fast allen Gegenden so, dass du Kritik übst an großen Hollywood-Filmen und wirklich versuchst, darüber nachzudenken, was ist ein Film überhaupt, und diese ganze Umgebung von Ultra-Kritik und dass nichts feststeht. Also eine Sache, die ich irgendwie in Berkeley mitgenommen habe, ist, egal was für mich normal ist und was für mich ein sozialer Standard ist, sozusagen ein kommuniziertes Denkschema, das muss ich wegwerfen und dann alles nochmal neu betrachten. Also das ist jetzt in Sachen Geschlechterrolle in Gesellschaft, das ist in, was ist ein Film, was ist ein guter Film, wie soll sich Gesellschaft weiterhin entwickeln, was sind die sozialen Aufgaben von verschiedenen Teilen der Gesellschaft. Alle diese Sachen, die ich irgendwie als Standards, als Kultur sozusagen mitgebracht habe aus Österreich oder auch in den USA aufgeschnappt habe, muss ich jetzt nochmal kritisch analysieren, von vorne weg. Und einfach diese Einstellung, dass alles kritisierbar und alles veränderbar ist, ist etwas, das ich noch nie irgendwie davor so stark gemerkt habe. Und du hast irgendwelche Unterhaltungen mit Leuten und die haben die tollsten Theorien über, wie Gesellschaft sich weiterentwickeln sollte. Und es sind immer so Kaffeehausunterhaltungen. Und die sind unglaublich intelligent, total informiert, bringen irgendwie 20 verschiedene Autoren in das Gespräch rein und dann hat Foucault gesagt und bla bla bla und hier in dem Buch steht bla bla. Und das Lustige ist, manche von den Leuten, die kennen diese Bücher so gut, dass sie dann gegeneinander argumentieren und sagen, naja, aber in dem Kapitel hat er gesagt, das bla bla bla und in dem Kapitel. Also einfach diese unglaubliche Belesenheit und wirkliche Intelligenz, etwas zu verarbeiten, ist so prävalent dort. Ich war jetzt ziemlich am Anfang mit ein paar französischen Graduate Students in einem Auto, aber auf einem Location Scouting. Wir wollten einen Film drehen und wollten uns halt anschauen, wo wir hinfahren. Und die sind alle so Literaturstudenten. Und für 4 Stunden war ich mit denen im Auto, sind herumgefahren und ich habe die Welt nicht mehr gepackt. Die haben einfach so arg über verschiedene philosophische Texte argumentiert und geredet. Und ich bin einfach drin gesessen mit weit offenen Augen, weil ich so fasziniert war davon, dass die diese Bücher so gut kennen und so interessant verarbeitet haben und trotzdem so unterschiedliche Standpunkte hatten. Und das ist komplett unterschiedlich zu, was ich in Los Angeles erfahre, wenn ich dort bin. Und es geht immer um entweder Film, Geld, Berühmtheit, Celebrity, Gossip. Es geht um Musik oder irgendwelche coolen Sachen, die man machen kann oder so. Aber wenn du eine intellektuelle Konversation beginnst, schalten die meisten Leute schnell ab und gehen auf ihr Handy und reden über was anderes oder sowas. Und das ist halt in Berkeley so normal, dass man sich über was Ultraintellektuelles unterhält selbst wenn du weggehst im Club, beginnen dann irgendwelche Leute zu philosophieren, obwohl urlaute Musik ist und alle Leute tanzen. Also es ist total absurd, dass diese intellektuelle Einstellung allgegenwärtig ist irgendwie. Und die Gefahr der Blase, dass das dennoch eine Blase ist? Das ist absolut eine Blase. Und das ist ein großes Problem, würde ich sagen, weil man glaubt, dass diese intellektuelle Elite sowas wie ein alltägliches Normal-Ding ist. Und ich habe so viele Berkeley-Graduates, Alumni getroffen, die gesagt haben, sobald sie wieder zurück nach Los Angeles oder so gekommen sind, waren sie total desillusioniert, weil sie einfach niemanden mehr gehabt haben, mit dem sie sich so unterhalten konnten. Und das ist wirklich sowas wie eine Blase. Und das ist sehr gefährlich, weil ich glaube, damit hat man so eine Art Einstellung, dass die Welt so ist, wie sie dort ist. Und wenn man dann rauskommt, merkt man, dass die Welt weit nicht so intellektuell entwickelt ist und dass viele Leute sich einfach über diese Themen nicht unterhalten können. Und ich finde es eigentlich schade, dass das so eine Art Eliteneinstellung ist. Also wir coolen Intellektuellen in Berkeley, das passt so hier, weil hier ist alles in Ordnung. Aber es ist sehr wenig Diskussion darüber, dass zum Beispiel 20 Kilometer weiter liegt Oakland, wo du unglaublich große soziale Probleme hast, wo Leute sich kaum leisten können, überhaupt auf ein Community College zu gehen, aufgewachsen sind in Umgebungen, wo Gewalt tagtäglicher Normalzustand ist. Und das ist alles direkt neben Berkeley. Und es ist halt irgendwie sehr schade, dass dieser Zugang nur sehr wenigen gewährt wird. Schuldgefühle sind da ein möglicher Ausweg, dass man die Blase erkennt, möglicherweise. Ja, also ich glaube, meine Schuldgefühle oder mein gutes Gewissen hat mich im Leben schon auf viele kritische Wege gebracht. Also ich kann mein Gewissen leider nicht abstellen und das ist immer präsent. Wenn ich mich in Wien zu Hause fühlen möchte, gehe ich ins Restaurant Beograd. Das ist ein serbisches Restaurant, weil da fühle ich mich zu Hause und war mit einem Freund dort und irgendwann sage ich, scheiße, da stimmt was nicht. Es ist etwas nicht in Ordnung. Dann haben wir lang geschaut. Es waren nur schöne Menschen in diesem Restaurant. Aha. Wir sind durch irgendeine Art, da war wahrscheinlich das Musikkonservatorium, irgendeine Musicalklasse, Abschlussabend, die sind durch einen Ausleseprozess gegangen, dass die praktisch nur dort studieren konnten, wenn sie ein Aufnahmeverfahren geschafft haben und da ist man nicht mehr schier. Und das war sehr irritierend zu erkennen, dass es einfach die Schönheit der Menschen war. Na, was mich interessieren würde jetzt so, wenn man hier in Europa über Kalifornien gerade aktuell liest, dann liest du die Schwierigkeiten mit den minderjährigen Flüchtlingen aus dem südamerikanischen Raum. Ja. Ist das ein Diskussionsthema oder wie wird das, wenn es ein Diskussionsthema ist? Ja, also ich würde sagen, das ist ähnlich wie, es ist schwierig. Also in den USA erstmal ein sehr großes Land, das heißt verschiedene Bundesstaaten haben verschiedene Probleme oder Perspektiven zu verschiedenen Problemen, also jetzt zum Beispiel Immigration aus Mexiko oder generell Mittel- oder Südamerika, das halt alles fast über die mexikanische Grenze passiert. Und ich würde sagen, ähnlich wie in Österreich die FPÖ ist, gibt es auch in den USA unglaublich viele Leute, die sehr, sehr rassistisch eingestellt sind, weil es eben das ist ein durchaus reelles Problem, dass du einfach so viel Immigration hast, dass du es nicht ordentlich kontrollieren kannst oder illegale Immigration. Aber du bist ja in Kalifornien an einer Grenze. Also das Kalifornien ist, hat die große mexikanische Grenze eben, mit Tijuana, ja. Ist es nicht mehr dort, also ich meine, insgesamt kriegen wir das schon mit, glaube ich, was in Amerika abgeht. Also das Lustige ist zum Beispiel, was ich immer sehr blöd finde, Kalifornien, Los Angeles, San Francisco, San Jose, San Diego, das sind alles spanische Namen. Fast alles von Kalifornien war früher Mexiko. Die ganzen alten Gebäude sind alle im spanischen Kolonialstil gebaut. Also die Geschichte von Kalifornien ist so mexikanisch, dass sich dann Leute beschweren, ja, warum sind denn die Mexikaner hier so in der Richtung? Typisch Wiener Äquivalent wäre, warum sind die Türken hier oder sonst was? Ja, genau, weil das ist schon seit langem ein Teil der Identität von Kalifornien, aber irgendwie, das ist dieser typische kulturelle Imperialismus, dass man halt sagt, ja, der weiße Mann muss sich sozusagen halt hier durchsetzen, weil wir sind die richtige Gruppe und alle anderen sind die falschen Gruppen, so in der Richtung. Und in Kalifornien gibt es schon viele Leute, die diese Einstellung haben. Ich meine, es ist auch so lang gestreckt, Kalifornien, dass es möglicherweise einfach nur unten irgendwie mit bei der Grenze im direkten Kontakt einfach steht mit Mexiko. Ja, ich würde sagen, also in Amerika generell, jetzt speziell mit der 2008er Wahl von Obama, war es doch sehr merkbar, dass die Latino-Gruppe eine unglaublich große Gruppe geworden ist zum Wählen. Es gibt verschiedene Projektionen, dass sie eine prävalentere Gruppe werden als zum Beispiel die Weißen in den USA in 30 oder 40 Jahren. Und das ist jetzt nicht nur ein Immigrationsproblem, sondern tatsächlich eine Frage, was ist unsere Identität als Amerikaner oder als Kalifornier oder sowas. Und ich glaube, die meisten Argumente und Probleme oder wo die politische Diskussion zumindest in Berkeley existiert ist, wie kann man diese Leute aufnehmen ins Land oder eben abweisen vom Land, basierend auf, wie kann sich das Land weiterhin erhalten wirtschaftlich. Wenn du viele Leute eben, die zuströmen, die da sind, aber für die entweder kein Wohnplatz ist oder keine Arbeitsplätze oder sonst was eben. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind jetzt ganz, ganz viele spannende Themen im Grunde eigentlich angesprochen, weil Kalifornien ist bankrott. Ja. Das ist einmal was ich sozusagen gehört habe. Dann habe ich eine Tochter, die soll da jetzt an einer Schule unterrichten in Kalifornien. Der Flug ist gezahlt, alles ist organisiert, aber der Staat Kalifornien hat mit der Schule den Vertrag noch nicht verlängert. Das heißt, sie haben ja gesagt, sie kann nicht arbeiten, aber sie wird schon gezahlt. Also was schon mal irgendwie völlig bizarr sich anhört. Ja. Weil sie hat natürlich gesagt, ja, wie wird das gehen? Nein, keine Sorge, passt alles, einfach kommen und so. Das ist so das, was ich aus der persönlichen Erfahrung weiß. Das andere, was ich mich frage, was du jetzt erzählt hast, ist, wenn du in Berkeley bist und da gibt es also jetzt diese intellektuelle Blase, da gibt es die reflektierten Menschen, gibt es da auch Menschen, die aus Mexiko stammen? Sind die Teil von dem Ganzen? Mhm. Oder redet da immer nur ein Teil über die anderen? Ich würde sagen, das ist eben das Schöne irgendwie an Berkeley, dass die Studentenstar sehr divers ist. Also du hast viele internationale Studenten, wie mich zum Beispiel. Ich würde sagen, aus zwei Interessen. Erstmals, weil sie versuchen, die Studentenpopulation so divers wie möglich zu halten, um jedem Studenten zu ermöglichen, dass du mit Leuten aus anderen Ländern interagieren kannst, also direkt interagieren, befreundet, dass du deren Kulturen kennenlernst, also vielleicht die sogar mal in deren Ländern besuchen kommst. Und dass du wirklich eine Art Weltbürger-Einstellung bekommen kannst. Weil aber auch aus Mexiko. Also auch aus Mexiko. Also nicht nur aus Asien und Europa. Ja, genau. Ja. Aber ich würde sagen, die internationalen Studenten sind fast alle aus Asien und Europa und Australien. Aber die Studenten, die dort studieren als Eingesessene, da gibt es teilweise Studenten, die sind illegale Immigranten. Und die haben sozusagen den Status von einem unregistrierten Immigranten, der aber trotzdem dort studieren kann unter besseren Bedingungen. Es gibt einige Proteste am Campus, dass man denen bessere Möglichkeiten bieten sollte. Und die sind auch gut, diese Leute. Also jeder, der in Berkeley studiert, ist gut in einer bestimmten Hinsicht. Die meisten Leute sind dort, weil sie sehr gescheit sind, und ein paar Leute sind dort, weil sie gut im Sport sind. Also für Football Scholarships oder sowas. Aber ich kenne zum Beispiel einen, mit dem ich gemeinsam studiert habe, der war früher Drogendealer, war 4 oder 5 Jahre im Gefängnis und ist eben wieder sozusagen aus der ganzen Drogenszene rausgekommen und hat gesagt, er mag sich sein Leben neu aufbauen, und jetzt studiert er, oder jetzt hat er eben den Abschluss gemacht in Berkeley und wird wahrscheinlich Filmemacher werden. Und das ist halt unglaublich interessant, und hörst halt die ganzen Geschichten über Meth und Kokain und alles mögliche, das er eben damals vercheckt hat. und trotzdem ein unendlich liebenswerter und intelligenter Mensch ist. Also es ist einfach diese Möglichkeit, dass du mit Leuten zu tun hast, die so eine Vergangenheit haben, finde ich ein riesiges Privileg, weil du generell einfach in der Gesellschaft so lernst, du gibst dich nicht mit Kriminellen ab, du solltest dich mit diesen Leuten nicht irgendwie treffen oder interagieren. Aber ich glaube, wenn man eben die richtige, ich glaube, das hat sicher mit Alter zu tun, eine Art kritische Einstellung haben kann. Wie kann ich einen Menschen bewerten? Wie kann ich sagen, kann ich dem vertrauen? Kann ich mit dem einen Abend abhängen, ohne dass ich irgendwie jetzt abgeknallt werde oder so? Dann hast du diese Möglichkeit, ein Leben kennenzulernen, das du nie leben wirst oder leben könntest, aber trotzdem etwas verstehen kannst davon. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig für Menschen, die später zum Beispiel Politiker werden. Ähnlich wie wir eine intellektuelle Blase haben in Berkeley, ist im Senat in den USA eine Geldblase. Und jemand, der im Senat ist und die größten Entscheidungen für die USA fällt, hat nie in Armut gelebt, hat keine Ahnung, was es bedeutet, auf Essensmarken zu leben. Oder was es bedeutet, eine alleinerziehende Mutter von 3 Kindern zu sein, ohne großartiges Einkommen. Und ich glaube, das ist eben so wichtig, dass man in einem Bildungssystem verschiedene Leute integriert und miteinander zusammenbringt. Und das merke ich halt echt stark in den USA, dass man eben jedem Einzelnen, egal ob du vom privilegierten Hintergrund oder nicht privilegierten Hintergrund kommst, dass du die Möglichkeit hast, mit den Andersartigen zu interagieren und dich zu befreunden und deren Geschichte zu verstehen. Und in Berkeley gibt es eben viele Leute, die entweder aus Mexiko kommen, legal oder illegal, und viele Leute, die die illegalen Immigranten sozusagen unterstützen wollen. Und dadurch gibt es eben manche Proteste am Campus oder so Flyer-Aktionen oder Vorträge oder Ansprachen. Das ist, würde ich sagen, eine der politischsten Themen am Campus, die noch existieren. Finde ich leider schade, dass es nur das Thema ist, weil früher gab es zum Beispiel das Free Speech Movement. Da gibt es nur noch Fotos in den ganzen Restaurants am Campus, wie toll das damals war. Da waren da 50.000 Leute protestieren und Polizei und alles Mögliche. Und jetzt hast du halt sehr zahme Studenten. Alle sind so Hipster, jeder ist irgendwie cool und chill. Und dieses politische Engagement ist weit, weit zurückgegangen. Einfach weil der Komfortlevel so viel höher ist jetzt. Diese Pfefferspray-Geschichte, war die auch bei euch? Das war bei UC Davis, glaube ich, aber das war alles im selben Umfeld. Also das war ein Polizist so frontal einen protestierenden Studenten Pfefferspray ins Gesicht. Genau, also es ist im selben Universitätssystem wie Berkeley, aber war auf einer anderen Uni, hat aber, würde ich sagen, systemweit Solidarisierungsaufrufe und Maßnahmen eben hervorgerufen. Und gleichzeitig in Berkeley gab es auch viel Polizeibrutalität von der Campuspolizei, die ein eigenes Polizeidepartement ist, die haben einen eigenen Bus, viele Autos, also sind ein voll ausgestattetes Polizeibüro sozusagen. Und das ist immer noch ein bisschen problematisch sozusagen, diese von Occupy damals, eben wo die Polizei so stark gegen die Studenten vorgegangen ist. Aber das ist eben, glaube ich, ein Zeichen der Zeit, dass sich kaum jemand mehr darüber aufregt. Oder wenn, dann eher so mal zwischendurch in einer Konversation, aber nicht offen. Und die 60er Jahre sind sozusagen tatsächlich vorbei in dieser Kultur, dass du einfach sagst, die Counterculture, also gegen das Establishment, gegen die Regierung, gegen alles Mögliche, das existiert in der Hinsicht kaum mehr. Und ich finde es teilweise schade, aber ich finde es auch, ich finde es wichtig, dass man halt die derzeitige Kultur sehen muss für das, was sie ist. Und das ist eben eine Kultur der unglaublichen Luxusgüter. Du hast Klimaanlage, du hast Fernseher zu Hause, warum solltest du dich wegen irgendwas aufregen? Das ist ein Problem, das die USA auf jeden Fall haben und das natürlich gut für Politik ist, weil du damit eine Bevölkerung hast, die sehr einfach zu kontrollieren ist. Aber gleichzeitig ist Fortschritt natürlich zweitrangig. Schuldgefühle? Hat jemand Schuldgefühle? Haben die Leute dort Schuldgefühle? Wenig. Das mit der Klimaanlage und mit dem CO2 und mit dem ganzen... Du hast viel von diesem, aber das ist eher eine Modeerscheinung, glaube ich, als tatsächliche Einstellung, dass man so Hipster ist, sich zu Hause einen kleinen Garten anlegt, nur vegan isst, zu diesen ganzen Veganer-Cafés geht und so. Ich glaube, das ist... Und aber letztlich Angst vor Occupy hat. Also praktisch so diese letztlich Angst haben vor diesem unkontrollierten Zeug. Ja, also es ist komisch. Ich würde sagen, ich kenne viele politisch engagierte Leute, die aber, oder ich kenne sehr viele Veganer und Leute, die halt so diese Free Spirit-mäßige Einstellung haben, aber die würden nicht automatisch auf eine Demo gehen und wirklich sagen, okay, machen wir ein Sit-in und wenn wir festgenommen werden, dann werden wir halt festgenommen. Also die Einstellung existiert kaum mehr. Und das ist doch ein bisschen schade. Also dieser zivile Ungehorsam ist nicht sehr in Mode gerade. Mhm. Wovor haben die Menschen Angst, würdest du sagen? Genau, was sind die Schwachstellen? In Berkeley oder? Ja, sag mal Berkeley, weil ich glaube, das ist nämlich... Ich glaube, das kommt wirklich auf die einzelnen Menschen an. Also ich glaube, es gibt durchaus eine Angst vor mentaler Krankheit. Also es gibt durchaus Probleme am Campus, dass Leute verschiedene geistige Probleme haben. Bipolar. Genau, Bipolar Disorder ist eine sehr prävalente Sache. Also ich kenne ein paar Leute, die eben entweder es hatten oder immer noch haben oder kontrollieren können oder nicht kontrollieren können. Da hat ja die Glenn Close, hat ja, glaube ich, eine Schwester und irgendwie, oder der Sohn von der Schwester. Aha. Ist Bipolar und da hat sie einen irrsinnig tollen Film gemacht, den habe ich irgendwo mal gesehen. Aha, aha. Wobei, da gibt es wieder so Geschichten, ich glaube bei Stanford gibt es eine erhöhte Rate an autistischen Kindern, nur ist es deswegen, heißt es, weil dort relativ viele Techniker arbeiten, aha, aha, die von ihrer Konstitution her einen Weg gefunden haben, mit ihrem eigenen erhöhten autistischen Anteil sie treffen sich dort, ja, und ja, kriegen natürlich auch Kinder und der genetische Anteil ist einfach höher. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also möglicherweise eben ist auch diese Gegend dann anziehend für Leute, die einfach an diesen Extremen herumschrammen. Ja, und das ist auf jeden Fall der Fall in Berkeley. Also mit der intellektuellen Blase kommt auch so eine Blase des halben Wahnsinns so in der Richtung. Also es ist echt interessant. Du triffst Leute, die sind ultra gescheit und dann im nächsten Moment hörst du irgendwie, dass sie voll ausgerastet sind und sie jetzt in so einer Klinik sind oder sowas. Aber davor hat man Angst. Naja, ich glaube, also, das ist so eine haben alle Angst, aber Grundangst sozusagen, wie weit ist Genie und Wahnsinn nebeneinander gelegen zum Beispiel. Und ich würde sagen, eine... Ja, kann man das immer gut erkennen? Nein. Also es ist echt, kann aus dem blauen Himmel heraus passieren. Ich glaube, man kann Anzeichen sehen, aber es ist sehr schwierig, da irgendwas zu bewerten. Wenn sich jemand komisch verhält, kann das eine Million Gründe haben, nicht nur, dass sie bipolar sind zum Beispiel. So. Aber ich bin in Amerika mit dem Fahrrad gefahren und da hat wer überholt und der hat gehupt und ich habe gewunken und gedeutet, ja, freundlich und wurde vom amerikanischen Freund sofort, nein, nicht anreden, nicht in Kontakt treten. Also ich wurde gewarnt, bei solchen überschäumenden Sachen nicht in Verbindung zu treten. Aber ich glaube, das ist eine Frage, wo du bist. Ah, gell? Das war in Kansas, richtig. Ja. Es war irgendwo im Midwest, also wo es ganz irgendwie ganz... Ich habe meine Schwester in New York besucht und die hat in Greenwich Village gewohnt und sie hat mir eingeschärft, ein Geld einzustecken, dass ich, falls wir überfallen werden, dass ich hergeben kann, ja, dass ich die Kreditkarten und die anderen Karten und alles, Kamera und so weiter zu Hause lasse, dass ich niemanden anschaue. Ja? Also das war irgendwie für mich, ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig, da will ich doch nicht leben. Ja, also für mich hat das eher den Gegend, und da habe ich schon gedacht, das muss irgendwie Großstadt gewesen sein, obwohl ich glaube, heute wird sie das vielleicht auch nicht mehr so sehen. Das war vielleicht damals auch... Vielleicht ist es schlimmer geworden. Nein, ich weiß es nicht. Also es kommt wirklich auf jedes einzelne Neighborhood sozusagen an. Aber ich würde sagen, einer von den Problemen ist eben, dass sind großteils weiße, privilegierte Menschen, die eine so angstvolle Einstellung zu diesen Nachbarschaften haben, dass das so eine Art Effekt ist wie bei Hunden. Wenn du Angst hast vor Hunden, dann attackieren dich Hunde häufiger, weil sie einfach die Angst riechen können. Und genauso können kriminelle Elemente sozusagen deine Angst riechen, beziehungsweise kannst du durch deine angstvolle Einstellung jemand anderen beleidigen, indem du ihm sozusagen zeigst, du bist einer von den Armen und mit dir mag ich nichts zu tun haben. Und dass du dann Aggressionen hervorrufst, die eigentlich davor gar nicht da gewesen wären. Also in meiner Erfahrung mit verschiedenen Leuten, die einen kriminellen Hintergrund haben, die sind super leibernd drauf, solange man sie als Menschen akzeptiert. Und sobald man sie als die Kriminellen sieht oder sowas, dann schafft man sich einen Feind. Aber meine erste Auslandsreise war nach Kaliningrad, Königsberg, Russisch, und ich habe weder Russisch gekonnt noch Erfahrung, nach Russland zu reisen. Und ich bin dort, ich habe nur freundliche Menschen dort getroffen. Ich weiß aber nicht, ob das auch wirklich stimmt. Vieles ist sonst der, ich habe einfach nichts mitgekriegt sonst, ja. Ich habe keine Art von negativer Erfahrung bisher damit, und hätte auch schief gehen können. You see what you want to see in the world. Ja, ja, so nachdem, ja. Aber ich frage mich, wieso spaltet sich Kalifornien nicht vom Rest der USA ab? Weil es so eine starke Wirtschaftsmacht wäre. Ich glaube, die USA sind sehr erfolgreich damit, einen Patriotismus zu installieren in jedem Kind. Ich meine, nicht jede Schule hat dieses sehr stereotype Dasitzen und die amerikanische Hymne singen oder sonst was. Aber Ich glaube, von klein auf lernst du in den USA, erstmal die amerikanische Flagge ist ein tolles Symbol. Das ist zum Beispiel in Österreich nicht der Fall, klarerweise glaube ich wegen unserer Vergangenheit. Aber die USA können sich sozusagen diesen Ultrapatriotismus leisten und der ist durchaus sehr effektiv, würde ich sagen. Also auch wenn Leute mit der amerikanischen Regierung nichts zu tun haben wollen, sind sie immer noch stolz, Amerikaner zu sein. Und wenn ich jetzt eingebürgerte Mexikanerin bin, dann kriege ich das quasi mit in der Muttermilch? Oder das kriegen meine Kinder mit in der Schule? Auf jeden Fall, und ja. Die nehmen das dann auch und dann, genau, also, und dann sind sie in binnen kürzester Zeit auch gegen die über die Grenze wollen, ja? Weil dann bin ich ja auch Amerikaner. Ich meine, das könntest du ähnlich sehen wie mit FPÖ-Wähler, sind oftmals ehemalige Ausländer, die auch sozusagen irgendeine Art Einstellung haben. Wenn, ich glaube, sobald du dich mit einem Land stark genug identifizierst, nimmst du viel von der Kultur von dem Land an. Und also diese Idee, dass jemand aus dem Ausland oder aus Mexiko oder Mittelamerika jetzt in die USA kommt und schnell Amerikaner wird, ist oftmals so einfach, weil sie so sehr in Amerika sein wollen. Weil Amerika eben dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist, speziell wenn du aus einem Land kommst, wo du so begrenzte Möglichkeiten hast. Wie passt da der Arnold Schwarzenegger hin? Also unser Mann aus, immer, ist er noch Gouverneur eigentlich? Nein, nicht mehr Gouverneur. Aber wie passt er dorthin? Also ich würde sagen, er ist das perfekte Beispiel für den Immigranten, der es geschafft hat, weil er so viele verschiedene Karrieren gehabt hat, auf, sozusagen von keinen sozialen Verbindungen oder sonst irgendwelchen freundelwirtschaftartigen Hintergründen, trotzdem diesen Status erreicht hat in den USA, nicht nur Mr. Universe Bodybuilder zu werden, sondern auch super berühmter Schauspieler und dann später Gouverneur von einem der mächtigsten Staaten oder Bundesstaaten in den USA. Er hätte kein Problem gehabt, dieses Q-Visa zu kriegen, oder? Als Golden Nugget. Ach so, das O1-Visum, ja. O1. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er damals, also es gibt so Gerüchte, dass er damals für kurze Zeit gar kein Visum hatte und so illegal in den USA war. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also meine Erfahrung mit Immigration in den USA ist, dass egal was du machst immer was falsch. Mhm. Aber ich glaube, der Schwarzenegger hat eine sehr, auch wenn er dafür ausgespottet wird, dass er entweder schlechtes Englisch hat oder so. Ich glaube, das ist eher ein Markenzeichen, das er absichtlich beibehält und sich ja sogar trainieren lässt, so ein schlechtes Englisch weiterhin zu sprechen. Weil es ist, das kriegt man ja weg, wenn man fast möchte. Unmöglich, ja. Fast unmöglich, kein ordentliches Englisch zu sprechen, wenn du einfach dauernd von Amerikanern umgeben bist. Aber ich glaube, dass auch sehr intelligent ist, damit sich richtig zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Situationen verkaufen zu können. Und das ist halt eine total amerikanische Qualität irgendwie, dieses sich selbst verkaufen können und jemand anderem einen Traum aufschwatzen können, der vielleicht unrealistisch klingen mag, aber trotzdem irgendwie realisierbar ist und dann zu großen Reichtümern führen kann. Also das ist so der typische amerikanische Traum. Kannst du das auch? Ich habe das für lange Zeit abgelehnt. Ich habe mich immer sehr so künstlerisch gefühlt und als Künstler ist es immer irgendwie abwegig, sich selber verkaufen zu wollen, weil das ist sozusagen gegen das Prinzip, oh, ich mag Kunst kreieren, bla bla bla. Aber ich glaube, zu einem bestimmten Zeitpunkt merkt man einfach, dass es fast unrealistisch ist, dass man ohne diese Verkaufsfähigkeit irgendwo hinkommen könnte. Also ich könnte zum Beispiel nie im Leben einen 100-Millionen-Dollar Film machen, wenn ich nicht jemand anderem verkaufen könnte, dass dieser Film das Geld wieder zurück einspielt. Und wenn man einen bestimmten Status erreicht in der Gesellschaft, dann gibt's genügend Leute, die das für dich übernehmen, die dich verkaufen. Ich habe eine Fortbildung gemacht als Fundraiserin und ich musste einen Elevator-Pitch machen. Aha, genau. Und das kennst du sicher. Ja, natürlich. Also du fährst im Aufzug mit einem wichtigen Produzenten. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ja, ich bin Regisseur und der andere ist Produzent. Ja. Ja, und ich steige im Erdgeschoss mit dem ein und ich habe 13 Stockwerke Zeit, den von meinem Werk zu überzeugen, dass der mich finanziert. Shit. Ich habe das echt bravourös hingelegt. Also damit habe ich kein Problem, aber das ist das Problem als Fundraiserin, verkaufst du nicht deine eigenen Produkte, sondern du hast natürlich die Armut von Menschen im Kopf, ja? Nee, aber das ist doch egal, was du verkaufst. Also wenn du als Person... ich glaube, das ist schon ein Unterschied, ob ich von dem, was ich Künstler, wenn ich Künstlerin bin, dass das so wertvoll ist, dass jemand anderer meine Idee verwirklicht. Oh Gott, ja. Also als wie eine Armut, die existiert, wo man mit Geld eben das Leben von anderen verändern kann. Ich meine, ich kann natürlich auch so einen Film, also das ist nicht ausgeschlossen, aber es ist aber dann das einfach... Aber das ist auch die Parallele bei euch beiden, weil Ingrid, wenn du arbeitest als Fundraiserin, das heißt, du triffst Menschen und gehst mit ihnen Beziehungen ein. Und du, Tobias, wenn du ein Filmprojekt hast, dann triffst du Menschen und musst die irgendwie überzeugen, dass sie für dich mitarbeiten an diesem Filmprojekt und ich glaube, dass du ihnen nicht viel zahlen kannst. Also sie an Bord zu holen, Ingrid, bei dir ist das Gleiche, jemanden an Bord zu holen. Ja, und was ich aber jetzt interpretieren würde, ist, dass du ein Stück weit mehr Macht übernimmst über die Menschen und das, was sie tun. Und das ist, wenn ich meinen Job kritisch betrachte, dann ist es natürlich, I meet needs, ja. Also ich bringe was zusammen. Aber ich bestimme nicht die Form. Du bist eine Fundraiserin in einer karitativen Organisation, da gibt es Menschen, die wollen Schuldgefühle, Geld geben für Menschen, die Geld brauchen, um sie zusammenzubringen, ist deine Kunst. Genau, aber ich entscheide nicht, und das finde ich so lustig, wie du vorhin die Geschichte mit Detroit erzählt hast, also wo ich glaube, du musst dir viel... In der Küche vorher haben wir kurz über Detroit gesprochen, Tobias hat erzählt. Ja, vielleicht erzählst du das nochmal, weil das finde ich, also ich, oder ja, die Geschichte einfach, dass du dir vorher überlegst, was willst du? Du gehst an einen Ort und du hast im Kopf schon ein Drehbuch, du brauchst ein Auto, das funktioniert. Ja, so. Und das machst du nicht? Das mache ich nicht, weil die Armen sind arm. Also die müssen, also ich meine, ich muss mich nur bemühen, dass ich das irgendwie übersetze oder die Aufgabe von einer Einrichtung der Caritas, die unterstützt wird. Also und dann aushalten, was da für Fragen daherkommen. Ach, du hast da diese Wirklichkeit, die existiert und der Tobias lässt sich diese Wirklichkeit erst einmal einfallen für seine Geschichten. Ja, kommt drauf an. Also wenn du Dokumentarfilm drehst, weißt du... Du kommst nach Detroit, dann gibt es eine Wirklichkeit, die du ablesen musst. Mhm. Aha. Und ich glaube, also ein großer Unterschied zum Beispiel, verkauft man seine eigenen Ideen oder sich selbst oder verkauft man die Ideen von anderen oder andere Produkte? Und ich wäre sicher, weiß nicht, ich meine, vielleicht könnte ich das andere auch machen, aber sich selber zu verkaufen ist immer noch einfacher als das von anderen zu verkaufen, glaube ich. Weil du einfach all deine Leidenschaft auch noch mit oben drin reinstecken kannst. Weil du halt total dran glauben musst. Ich meine, wenn du einen Film für 2 Jahre lang schreibst, dann hoffentlich hast du genügend Leidenschaft, um den präsentieren zu wollen. Und dann eben auch die Fähigkeit, um ihn präsentieren zu können. Und wenn jemand anderer dir was vorlegt und sagt, okay, das ist ein neues Projekt, dann musst du dieses Projekt irgendwie verleidenschaftlichen für dich selber, dass du so gut involviert bist darin oder so viel daran glaubst, dass du das auch gut verkaufen kannst. Und kann man das immer einordnen, wie gut etwas ist? Das ist so persönliche Betrachtungsweise, also wie sehr oder wie kritisch kannst du das betrachten? Aber geht das? Kann man das? Wenn dann jemand sagt, hey, machst du bei mir bei einem Filmprojekt mit, siehst du das? Es gibt voll viele Indikatoren, wie ich ein Filmprojekt bewerten kann. Also sagen wir jetzt, jemand sagt, Tobias, magst du Kameramann sein bei einem Projekt? Dann würde ich sagen, es ist sehr wichtig, erstmal sozusagen nicht irgendwelche Vorurteile zu zeigen. Weil wenn du sofort zeigst, na, das wird eh nichts, du kannst nichts oder sowas, hast du keine Ahnung, was der sozusagen, welche Asse der im Ärmel hat. Und oftmals ist es ein Filmprojekt, das ist unbezahlt, aber trotzdem hat es irgendetwas drinnen, das dir unglaublich weiterhelfen würde, karrieremäßig oder persönlich oder in etwas, an das du glaubst. Das heißt, du musst zum Beispiel bewerten, wird dieser Regisseur fähig sein, den Film durchzuführen überhaupt? Kann der den filmen? Wird der die Durchhaltefähigkeit haben, den zu schneiden und immer noch an das Projekt zu glauben, auch wenn es 2 Jahre später ist und alles den Bach runtergegangen ist und Daten verloren gegangen sind oder sonst was? Ist er fähig, gute Schauspieler an Bord zu bekommen? Gibt es vielleicht bereits gute Schauspieler, die er persönlich kennt, obwohl er die Fähigkeit nicht hat, aber Beziehungen hat? Also sind so viele Sachen und du musst halt so ganz langsam einzeln aus der Nase rausziehen. Ja, wo quatscht man das? Irgendwo? Beim Kaffee. Treffen wir uns auf einen Kaffee oder oftmals per E-Mail, dann sage ich, okay, also jemand gibt mir ein Angebot oder sagt, magst du bei meinem Projekt mitarbeiten? Sag ich, ja, worum geht's? Das ist immer das Wichtigste für mich, dass ich weiß, was ist die Geschichte von dem Film? Nicht nur, weil ich die Geschichte wissen will, sondern weil das auch die Einstellung ist, die ich dem vermitteln will. Ich mag nicht ein Kameramann sein, der sagt, cool, mag ich schöne Bilder schießen und dann auf mein Reel oder Showreel draufstecken, damit ich dann später Jobs bekomme, sondern ich will dem Regisseur helfen, eine gute Geschichte zu erzählen. Und das ist meine Standardeinstellung mit jedem Projekt. Ich bin nicht... Woher hast du die Einstellung? Hast du die gelernt in deinem Studium? Nein, die habe ich irgendwie entwickelt. Aber ich glaube, es gibt sicher Kameramänner, die genau diese Einstellung auch haben. Also Story is paramount. Die Geschichte ist wirklich der zentrale Punkt von jedem Film. Und jeder Mitarbeiter am Film sollte so interessiert sein an der Geschichte. Und ich habe eben bemerkt, also... Ich glaube, einer von meinen guten Fähigkeiten ist, dass ich immer Systeme betrachten kann und Schwachstellen sehen kann. Und eine von den Schwachstellen von vielen anderen Kameramännern ist, dass sie sehr visuell denken und sich damit gut verkaufen können, weil sie schöne Bilder kreieren, aber wenig über Geschichten nachdenken können und wenig Feedback geben können an die Regisseure. Und der Regisseur dann oftmals am Set niemanden hat, der ihm kritisch gegenüberstehen kann und sagen kann, hey, das könnte vielleicht nicht funktionieren geschichtenmäßig, weil der Kameramann ist sehr beschäftigt damit, schöne Beleuchtung und tolle Kamerafahrten einzurichten. Und für mich, ich habe die Einstellung, ich mag lieber weniger tolle Beleuchtung machen, weniger tolle Kamerafahrten machen, aber mein ganzes intellektuelles, emotionales Vermögen reinstecken, um dem Regisseur so gut zu helfen wie möglich, einen guten Film zu machen. Und ich habe halt realisiert, dass solange du nicht eine Crew hast, die so gut ist, dass jeder Shot sowieso sehr gut ausschauen wird, musst du bestimmte Abstriche machen. Wirst du jetzt mehr versuchen, dem Regisseur zu helfen, oder wirst du versuchen, deinen eigenen Job so gut wie möglich zu machen? Und ich zähle es halt zu meiner Jobbeschreibung als Kameramann, wenn ich jetzt als Kameramann arbeite, dass es Teil meines Jobs ist, dem Regisseur zu helfen, eine gute Geschichte zu erzählen. Und deshalb ist eben diese Frage immer als erstes, worum geht's in dem Film und warum geht's darum? Und dann gebe ich dem immer kritisches Feedback. Wurscht, wie bekannt oder berühmt oder sonst was diese Person ist, die mich anspricht, versuche ich denen immer als erstes zu zeigen, ich bin ein kritischer, kreativer Kollaborateur für dich. Fragt er dich danach oder nein, machst du das unaufgefordert? Ich biete das immer unaufgefordert fragst an. Fragst du vorher, ich biete jetzt okay? ein Feedback an? Ich sage immer, ich weiß nicht ganz genau, also ich muss das immer abwägen von Situation zu Situation, aber ich würde sagen, generell kannst du sehr schnell rausfinden, wenn dir jemand Kritik gibt, ob diese Kritik gut gemeint ist oder schlecht gemeint ist. Und ich schreibe meine Kritik immer so, dass jemand anderer sofort merkt, dass ich das Beste für den haben will, und dann frage ich sofort, ja, warum ist die Geschichte so, warum macht das Sinn, wird der Charakter das machen? Und einfach Sachen, die stimulierend sind. Und manchmal schreibe ich dann am Ende, hoffentlich war die Kritik jetzt nicht so hart, aber ich versuche einfach dir zu helfen, einen Film zu machen, der so gut wie möglich ist, und das kommt immer an. Und das Lustige ist halt, dass Hollywood voll mit diesen Leuten ist, die sich gegenseitig so auf die Haare streichen und sagen, ha, machst eh alles toll, und diese Yes-Men sind eine, ich glaube, fast eine Krankheit von der kreativen Industrie, dass du einfach so viele Leute hast, die alle ja sagen, ja, toll, wird super, und dann hast du riesige Filme wie Dark Knight Rises oder Transcendence, die ganz große Logikprobleme haben, die total einfach in einem Drehbuch gesehen werden hätte können. Aber ich glaube, die Leute haben einfach so viel Respekt voneinander, dass sie immer sagen, finde ich super, obwohl offensichtlich Probleme existieren. Und diese Probleme zeigen sich dann erst auf der Box-Office und auf den finanziellen Misserfolgen oder kritischen Misserfolgen. Und das finde ich schade und das ist, finde ich, unnötig. Und da bin ich lieber gemeinsam mit Leuten, die wirklich kritisch denken und intellektuell einen Film analysieren können. Und ich biete mich halt auch als das an. Ingrid, du machst das ja auch bei Projekten, bei Fundraising-Projekten. Du musst es ja auch abchecken, wie gut sind die Geschichten, die da entstehen können oder angeboten werden. Naja, sogar noch ein Tick anders. Welche Wahrheit ist verträglich? Mit wem? Was heißt das? Naja, ich meine, wenn ich jemanden habe, von dem ich weiß, der ist eher rassistisch eingestellt, dann kann ich nicht ganz als intensiv... Als Spender oder als Empfänger? Als Spender. Mhm. Dann kann ich nicht ganz intensiv in die Flüchtlingsthematik eintauchen. Ja? Mhm. Oder überhaupt in die Arbeit der Caritas. Also weil es gibt einfach Punkte, also das weiß ich nicht, wie soll ich sagen, also wenn du Schulkinder hast und Familienbeihilfe beziehst in Österreich, dann bekommen deine Kinder eine Schulfreifahrt. Wenn du eine Flüchtlingsfamilie bist, beziehst du natürlich keine Familienbeihilfe, also müssen deine Kinder die Fahrtkosten zahlen, also die Eltern. Und das ist natürlich irgendwie, wie soll ich sagen, das verlangt einfach ein bisschen ein Reflexionsvermögen, und das kann es auch nicht jedem zumuten. Als Beispiel jetzt, ja. Also ich meine, das ist nicht, es ist Lüge, Wahrheit. Ich meine, keine Ahnung. Also manche wollen es ganz genau wissen, und da musst du dir dann auch überlegen, wie viel können sie aufnehmen. Also wenn du hast, weiß ich nicht, ich sage jetzt einen jugendlichen Drogensüchtigen und noch irgendwelche anderen Probleme, vielleicht auch eine psychische Krankheit, der wird vermutlich in dieses österreichische System nie aktiv hineinzahlen. Ja? Ich mein, und da musst du irgendwie die Ehrlichkeit haben, dass also entweder du hast sie oder du sagst es halt nicht. Ja? Aber ich mein, du betreust der Großspender. Das heißt, da kommt jemand her, mir kommt das immer so vor wie ein Pitch mit einer Geschichte. Er kommt mit Geld, dass er spenden möchte, und er kommt auch mit einer Geschichte daher. Und du überprüfst eigentlich die Geschichte. Vom Spender? Nein, vom Spender. Vom Spender. Naja, was er sich vom vorstellt. Spendenzweck. Vom Spendenzweck. Genau, was er damit machen möchte. Mhm. Weil es gibt ja Geschichten, die nicht tauglich sind für die als Geschichte, weil das geht nicht. Also auch wenn ich viel Geld habe, eine Spende mit irgendwelchen Auflagen verbunden bin, ist diese Geschichte einfach nicht möglich. Aber die Geschichte, also wie soll ich sagen, es ist ja viel wichtiger, dem Menschen zuzuhören, also der das Geld hat. Also was hat denn der eigentlich für einen Anspruch? Mhm. Also es ist schon passiert, dass einer mit einer sechsstelligen Summe zu uns gekommen ist und gesagt hat, er will eine Familie retten, weil er hat jetzt eine schwere Krankheit überlebt. Mhm. Und ist mit einer, sechsstelligen Summe, ja, aber das ist natürlich Quatsch. Also das muss man einfach ganz real sehen. Also es ist ja, die Probleme in der Welt kommen ja nicht nur vom Mangel an Geld. Also das ist jetzt ein bisschen was uns die Werbewirtschaft suggeriert, ja. Die sagt, du brauchst ein neues Auto, du brauchst eine tolle Wohnung, du brauchst einen tollen Apple TV, bla, irgendwas, ja. Aber worunter leiden denn die Menschen, dass sie niemand beachtet, dass sie niemand liebt, dass sie keine sozialen Netze haben, die sie im Fall von Kummer auffangen? Da kannst du ihnen noch so viele tolle Sachen hinstellen. Und das heißt, in dem Sinn ist es dann sogar besser, Gießkannenprinzip zu nehmen und zu sagen, okay, wenn sie jemandem das Leben besser gestalten wollen, dann würde ich sagen, machen wir halt einfach eine Geschichte, wenn jemand begabt ist, dann bekommt er Instrumentunterricht oder, ja. Oder der Traumatisierte kriegt Psychotherapie. Also da tust du viel mehr mit weniger für viele, ja. So. Und da versucht man, dass man hinbiegt. Na, du versuchst ihn nicht hinzubiegen, weil das finde ich nicht legitim. Du versuchst ihm eigentlich zu übersetzen, also das, du musst irgendwo wissen, also was ist die Erwartung? Und du musst auch dann mal sagen, nein, das geht nicht. Man versucht also praktisch seine Vorstellung an die Geschichte zu entwickeln in eine Richtung, dass die auch mit der Vorstellung der anderen Seite zusammenpasst. Ja, klar, du versuchst. Also du machst Übersetzungsarbeit. Zu entwickeln. Ja. Aber ich wollte ganz was anderes erzählen. Und zwar habe ich einmal eine wunderschöne Aufführung gesehen von Atmen im Jugendkino an der Friedrichstraße, bei der sich der Karl Markowitsch Jugendlichen zu Fragen nachher gestellt hat. Und das war für mich das beste Ereignis ever, weil die Jugendlichen haben einfach ganz andere Fragen an einen Regisseur. Ja? Und das war, also erstens einmal wie in jedem Museum, also die Erwachsenen halten sich zurück, die Kinder fragen sowieso frank und frei. Und so war das auch nach diesem Film. Und dann haben sie, und das eine lustige Sequenz war, also er hat unter anderem in einem IKEA abgedreht und eine Szene war erkennbar, ich weiß es jetzt nicht mehr, dass IKEA Nord oder Süd näher war, und sie haben gefragt, wieso ist er dahin? Und dann hat er zur Antwort gegeben, er hat dieses IKEA genommen, weil da ist der Verkehr draußen vom Restaurant vorbeigeflutet und das war das, was er im Kopf hatte. Ja? Und ich finde, das ist so schön, dass er, wie soll ich sagen, du bewertest etwas als Zuseher oder Zuseherin, ja, du denkst dir irgendwas, ja, und dann kommt dann so ein Statement, ja. Mm-hmm. Ich finde das großartig, ja. Weil ich denke mal, das ist das Künstlerische, glaube ich. Also, das ist jenseits von Koordinaten, oder? Aha. Oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, oftmals sind die Entscheidungen auch so banal in einem logistischen Sinn. Ja. Also, warum hast du das und das gemacht oder benutzt oder so? Und die Antwort ist einfach, weil es entweder am einfachsten war oder weil das gerade gepasst hat oder weil wir das zufällig gemacht haben, wir haben nicht mal dran gedacht. Und das Lustige ist halt, dass ich finde, ein Film, sobald er fertig ist, ist eine Art nimmt ein eigenes Leben an. Und der Film wird dann dissoziiert vom Macher, weil die Interpretation des Films so viel mehr Stellenwert hat, als was der Filmemacher eigentlich damit erreichen wollte. Weil du kannst nicht neben dem Film stehen und sagen, ja, da habe ich das und das gemeint, sondern der Film spricht für sich selbst. Und oftmals ist die Interpretation der Zuschauer viel intellektuell interessanter als die Idee, die der Regisseur dahinter hatte. Ach, schön. Und das finde ich ganz, ganz lustig, wenn du einen Film zeigst und dann sagt jemand, oh, ist das ein soziales Statement über Arbeitslosigkeit? Und dann überlegst du kurz, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Perspektive. Du hast nie daran gedacht, aber dann merkst du doch, dass der Zuseher eine Interpretation gefunden hat, die du selber nie beabsichtigt hast, aber die vielleicht war sie unbewusst drinnen, also dass du es einfach gemacht hast, ohne zu wissen, dass du es tust. Oder vielleicht hast du nie daran gedacht und bloß eben, weil der Film abstrakt genug ist, um Platz für Interpretation zu lassen, ist es in eine Interpretation reingekommen. Und ähnlich, glaube ich, so mit Entscheidungen, warum bist du zu der Location hingegangen oder warum dieser Schauspieler oder warum diese Farbe, sind oft unglaublich interessante, lustige Praxisgeschichten dahinter. Und ich habe mal mit Michael Haneke geredet, persönlich, was für mich eine Riesenehre war. Ich habe ihn direkt getroffen, nachdem er den Oscar bekommen hat, auf dem österreichischen Generalkonsulatsvilla in Los Angeles. Und ich habe ihn so ein paar Fragen gefragt und habe ich gesagt, was empfehlen Sie jungen Filmemachern? Und ich habe immer gedacht, dass der Haneke so sehr intellektuell ist und alles so schwerwiegend, weil seine Filme halt auch sehr intellektuell sind. Und hat gesagt, na, machen Sie einfach Filme. So einfach praktizieren. Und einfach diese Selbstverständlichkeit und diese Praxisorientierung und Bodenständigkeit, die sehe ich sehr oft bei, bei berühmten Filmemachern. Das ist einfach, sind normale Menschen, die kochen auch nur mit heißem Wasser, aber haben halt Fähigkeiten, Geschichten zu erzählen, die Menschen wirklich bewegen. Gleichzeitig aber die Einstellung, dass das alles nur Filme machen ist. Also es ist wirklich ein Handwerk. Ein Handwerk und eine, also Film ist sehr viel. Handwerk, Kunst, Geschäft, Kultur. Also es ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema, finde ich. Aber Spiel. Ja, unter anderem Spiel und Performance-Kunst und also ganz, ganz viele Sachen. Aber es ist einfach so lustig, dass man auch so simpel denken kann. Und ich würde sagen, die meisten denken sehr simpel. Und oftmals kann das zu den besten Ergebnissen kommen. Und der Haneke, das muss man ja noch dazu sagen, der ist ja auch in Wien an der Filmhochschule tätig. Und ich habe eine Bekannte, die sehr befreundet ist mit den Hanekes. Und die sagt, also der kommt auch immer am Montag in die Schule, also wie das halt im letzten Jahr war. Und ich habe dann mit ihm jetzt einmal vor kurzem in einer anderen Sache telefoniert und dann hat er eben auch gesagt, ja, ich komme zu meinen Schülern, er nimmt die Filme ab und ich denke mir, das ist natürlich auch wieder jemand, der besonders interessant ist, glaube ich, der etwas für die Weiterentwicklung tut, der unterrichtet. Ja. Also der nicht irgendwie selbstherrlich dasteht. Und das finde ich unglaublich wichtig. Also ich kann es nicht ausstehen, wenn irgendjemand sich auf seinem entweder Reichtum oder Ruhm oder Erfolgen ausruht. Ja, aber das ist wahrscheinlich ganz schwierig. Weil ich glaube nämlich, dass wenn du gerade in dem Geschäft Erfolg hast, dann geht ja was mit dir durch. Ja? Also dann wirst du ja dein eigener Nimbus, oder? Also da verselbstständigt sich ja was. Ja. Und dann sehen dich die Leute ja auch gar nicht mehr. Also dann sehen sie ja nur mehr den Erfolg. Figur. Ja, und ich meine, ich glaube im Filmbereich speziell mehr mit Schauspielern als mit Filmen machen, wenn du einen bestimmten Grad an Berühmtheit erreichst, ist ein ganzes Team um dich herum, das versucht, deine Persönlichkeit nicht zu formen, sondern darzustellen. Und diese Persönlichkeit kann komplett irrelevant sein zu deiner tatsächlichen Persönlichkeit. Also wenn du immer Actionfilm-Star bist mit voll cool Muskel und Waffen und sonst was, kann sein, dass deine Persönlichkeit in der Öffentlichkeit dieser Muskel-Waffen-Typ ist, aber dass du privat voll normal drauf bist und vielleicht sogar Waffengegner bist oder sonst was. Ja? Also es ist oftmals so ein ganz starker Unterschied zu der öffentlichen Person, die wir sehen als nicht nur Zuschauer, sondern auch als Menschen, die irgendwie kulturinteressiert sind, und zu der privaten Person, die du treffen würdest, wenn du bei dem in der Wohnung sitzen würdest und auf einen Kaffee gehst oder so. Und da behaupte ich jetzt noch was, dass du natürlich, wie mutig und wie neugierig bist du ein Leben lang. Weil ich sage jetzt einmal, wenn du als Filmemacher etwas entdeckt hast, womit du erfolgreich wirst, dann ist natürlich die Versuchung groß, in diesem Ding weiterzumachen. Weil das ist das, was man kennt. Das ist das, was du selbst auch als erfolgreich vielleicht erlebt hast. Und aber wenn du, weiß ich nicht, eben Interesse hast, immer wieder was Neues auszuprobieren oder dich halt Herausforderungen zu stellen, dann bewegst du dich. Also dann wird's natürlich vielleicht auch für die Umgebung schwieriger. Ja, weil die Umgebung denkt sich, hey, ich weiß doch, wie der Tobias funktioniert, ich weiß doch, was der braucht, ja. Ja, also das verwirrt ja, das fordert ja, ist ja anstrengend für alle. Aber das ist auch Wie meinst du das jetzt? Weil da würdest du ja die Erfahrung kleinreden. Naja, aber du das warst würde ja ich jetzt anders machen. Ja, aber du wirst nicht mehr können. Ich glaube, das ist sicher ein sehr wahrer Punkt. Ich glaube, Erfahrung hat so eine Art Beigeschmack als Autopilot. Je erfahrener man ist, desto mehr kommt man in so Muster hinein, die sich etablieren und man wird dann selber weniger und weniger innovativ, automatisch, weil man einfach mehr und mehr einem normalen Rhythmus folgt. Und ich glaube, das ist etwas, das man immer, dem man bewusst entgegensteuern muss. Wo man immer sich dran erinnern muss, kann ich das noch innovativer und besser und anders machen? Und ich glaube, es gibt bestimmte Künstler, die eben diese Einstellung haben, wo du sagst, der ist 86 Jahre alt und plötzlich beginnt er Violine zu lernen oder sowas. Und dann sagst du, warum lernst du jetzt Geige? Und er sagt, ja, weil ich mich halt weiterentwickeln will. Egal wie spät im Leben der ist oder jemand, der sagt, ich lerne immer und ich bin nie perfekt. Und viele Filmemacher, glaube ich, haben diese Einstellung und das ist sehr gesund, damit sie eben weiterhin innovativ und neue Sachen machen können. Weil die Liesl Steiner, die wir interviewt haben, die ist ja Fotografin und die geht zum Sketche zeichnen. Ja. Also sie macht immer noch Fotos, aber sie zeichnet jetzt auch. Aber immer Geld ist ja der Gift, weil ich meine, diese Leute haben ja dann oft Unternehmen, die müssen ihre Mitarbeiter bezahlen und Geld sind also auf gut entwickelten Wegen, das kriegt man halt dann, das Geld. Und da was Neues zu probieren, ist schon... Vielleicht muss man einen Film Pay As You Can machen. Ich habe heute erst einen Artikel gelesen. Radiohead war die erste Band, die ihre Musik gratis ins Internet gestellt hat. Ja? Und sie glauben, dass, also irgendjemand hat evaluiert, 67% der Musik ist kostenlos runtergeladen worden, aber sie haben Millionen davon verkauft, in Summe. Vielleicht muss man den nächsten Film auch Pay As You Can machen. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Also ich glaube, so Distributionsmodelle und wie wird das Geld sozusagen zurückgewonnen, sind sehr interessant. Aber ich glaube, das Prinzip an sich, dass du sagst, wenn du viel Geld verdienst im Film, dann macht dich das sozusagen automatisch weniger experimentierfreudig, weil du versuchst, dich auf sicherem Boden zu bewegen. Ich glaube, das kommt auf die jeweilige Persönlichkeit an. Also ich nehme jetzt Beispiele wie zum Beispiel Jeffrey Skoll. Und Jeff Skoll, das ist ein amerikanischer Unternehmer, der war der erste CEO von eBay, wurde später von eBay ausgeschlossen, hat alle seine Aktien von eBay verkauft. Und der ist jemand, der sozusagen wirklich im Wirtschaftsleben war. Und hat er dann plötzlich $2 Milliarden, mit denen er irgendwas anstellen wollte und hat dann gesagt, okay, ich will jetzt eine Medienfirma aufmachen, die sowohl kommerziell rentabel als auch sozialkritisch ist. Und hat eine Firma gegründet, die heißt Participant Media. Und die die sind die Verleger für einige der besten Dokumentar oder provokativsten Dokumentarfilme, also jetzt Inconvenient Truth und viele andere, Food Inc., sind alle von Participant Media eben vertrieben. Und diese Firma hat eben diese Doppeleinstellung, Kommerz und Sozialkritik in einem. Und das finde ich sehr, sehr nobel und auch sehr nachhaltig, weil diese Firma weiterhin existieren kann, weil sie nicht irgendwie sich selber in den Bankrott arbeitet, aber trotzdem versucht, so innovativ oder neuartig oder einfach provokativ wie möglich zu sein. Und ähnlich, glaube ich, gibt's Unternehmer wie Elon Musk, der sagt, okay, ich habe jetzt meinen Erfolg mit Tesla gehabt und jetzt gründe ich eine Raumfahrtsfirma. Komplett hackefette Idee, einfach eine Firma zu gründen, wo es keinen Markt dafür gibt. Wer braucht heutzutage noch Raumfahrt? Und trotzdem hat es über die letzten paar Jahre eben geschafft, durch verschiedene Tiefen sich durchzuarbeiten. Und jetzt hat er fast alle Verträge von der NASA übernommen für verschiedene Raumfahrtsprogramme. Und das geht auch sozusagen. Also ich glaube, diese Experimentierfreudigkeit, solange die in der Person existiert und man sich immer wieder daran erinnert, dass man das nicht verlieren sollte, ist es möglich, egal wie viel Geld im Spiel ist, das weiterhin zu haben. Aber ich glaube, je größer, also so ein typisches Spider-Man-Zitat, von großer Macht kommt große Verantwortung. Ich glaube, man muss immer Verantwortung mit Experimentierfreudigkeit vereinen. Und je weniger Verantwortung im Spiel ist, desto mehr kannst du einfach automatisch experimentieren. Mich würde interessieren, wo du dich hinentwickeln willst. Also wenn du irgendwie so, ja, du bist ein junger Mann. Wie alt bist du jetzt? 25. 25. Wie weit siehst du denn in die Zukunft? Also ich meine, du wirkst sehr reflektiert für einen 25-Jährigen. Ja, ich habe mein Leben nicht komplett ausgeplant, aber es ist so ein relativ guter Plan. Also Plan ist, ich mag 120 Jahre alt werden, weil ich so lange wie möglich in der Welt leben mag und ich denke, es ist realistisch, dass ich sozusagen projizieren kann, dass die Medizin weit genug ist, dass meine Generation bis zu so einem Alter leben kann. Und in den 120 Jahren mag ich verschiedene Karrieren und Beiträge in der Welt leisten. Mein unmittelbarer Plan ist, zurück nach Los Angeles zu gehen nach dem Studium, meine Filmproduktionsfirma weiterzumachen, Prodigium Pictures, mit meinem japanischen Geschäftspartner. Für 2 Jahre wahrscheinlich in Los Angeles arbeiten, so weit fortschreiten wie möglich und auch auf einem Arbeitsvisum, also das U1-Visum bekommen und etablieren, dass ich das eben weiterhin kriegen kann. Dann alle Sachen abschneiden und so eine Art Komplettstopp machen und aus den USA ausziehen. Wahrscheinlich, ich weiß noch nicht ganz genau, was die Reihenfolge sein wird, aber auf jeden Kontinent, auf dem ich noch nicht gelebt habe, für 6 Monate leben und die Kultur von innen heraus erfahren, anstatt von außen zu betrachten oder typischer Tourist zu sein, sondern wirklich mit Einheimischen in derselben Wohnung zu leben und versuchen, die Sprache so gut wie möglich zu beherrschen. Und also Südamerika, Afrika, Australien, Asien und Antarktis. Und Antarktis wird das Schwierigste, weil du eben sehr bestimmte Programme haben musst, um auf einer von den Forschungsstationen zu sein. Du kannst entweder der Koch sein oder Putzkraft oder du kannst ein Künstler sein, wenn du im amerikanischen Programm mit einem Wissenschaftler gemeinsam arbeiten kannst. Aber es ist sehr schwierig generell, weil du halt ein echtes, du kannst nicht einfach so zum Kontinent kommen, wohingegen alle anderen Kontinente viel einfacher sind in der Richtung. Und die Idee ist halt, dass ich versuchen will, die Weltkulturen zu verstehen und wirklich zu merken, wie fühlt sich's an, ein Mensch in Südamerika zu sein? Was bedeutet es für jemanden, der aus Afrika ist, mit Kolonialmächten in einer Vergangenheit, also dieser Vergangenheit aufzuarbeiten? Und was bedeutet das für die Identität eines Afrikaners? Und ich will diese Gefühle und Sentimente von den verschiedenen Kulturen oder von den verschiedenen Kontinenten lernen und verstehen, so dass ich sie dann später in meinen Filmen weiter transportieren kann und Filme machen kann, die relevanter sind für die Welt und nicht nur für die westliche Kultur. Und mein Plan für Film generell ist, dass ich Filme machen mag, die nützlich sind für die Gesellschaft. Und zwar großteils erzählerische Filme, weil ich wirklich an diese Macht von Geschichte glaube. Das ist in fast allen Wissensgebieten so, wenn du eine gute Geschichte erzählen kannst, dann kannst du Menschen von etwas überzeugen und du kannst Menschen inspirieren und du kannst die Werteinstellungen von Menschen beeinflussen. Es gibt zwei Dinge, wie sich die Menschen die Dinge merken, oder? Und zwar? Geschichten erzählen und Sex. Okay, das könnte sein. Ich weiß nicht, wie viel. So prägt man sich was ein. Ich weiß nicht, wie viel Information man bei Sex transportieren kann, außer Erbinformationen. Aber kann gut sein. Aber ich glaube, Geschichten erzählen ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Aspekt von einfach menschlicher Entwicklung generell. Und ich glaube, dass Film eine fast unbekannte Macht hat, weil das kaum ausgenutzt wird. Niemand schreibt Filme, um zu sagen, ich will Gesellschaft verändern. Du sagst, ich will einen Film schreiben, weil er künstlerisch ist, weil er viel Geld einbringen wird, weil er sehr unterhaltsam ist, weil er ein bestimmtes Thema anspricht oder sowas. Aber sehr selten sagst du, was für eine Veränderung wird dieser Film in der Gesellschaft erzeugen. Und Participant Media ist eine von den wenigen Firmen, die tatsächlich diesen Gedankengang hat und auch das aktiv versucht zu unterstützen durch soziale Bewegungen, die sie in die Welt rufen mit dem Verleih eines Films. Also die sind wirklich nicht nur ein Vertriebspartner für die Filmemacher, sondern versuchen auch Aktivisten anzustacheln sozusagen in verschiedenen Projekten. Und ich glaube, bei erzählerischen Filmen ist ein ähnliches Potenzial, das nicht wirklich ausgenutzt wird. Und ähnlich wie man eben diese Wechselwirkung zwischen Kultur und Kulturgut hat, also was ist die Kultur eines Landes und welche Kunstwerke werden in diesem Land kreiert, dass da wirklich eine Wechselwirkung stattfindet. Also dass Kulturgüter wie jetzt Musik oder Film oder Bücher die Kultur des Landes beeinflussen und umgekehrt. Und ich glaube, das ist einfach viel zu wenig bewusst benutzt im Film generell. Ich habe ein Projekt auf Halde liegen, ein Wettrennen von drei Gruppen um die Welt und die dürfen jeweils in die nächste Verwaltungseinheit reisen, wenn dort über sie berichtet wird. Und sie entwickeln da halt so verschiedene Strategien, also mit bösen Sachen kommt man schnell in die Medien oder irgendwie der Ruf eilt schnell voraus, aber man wird dann irgendwie wieder gebremst, wenn man ins Häfen muss. Und sie werden immer besser und überholen sich da gegenseitig, aber kommen vor allem in verschiedene Ländern dieser Welt, wo einfach die Mechanismen des Widerruf eilt, wie Geschichten eben erzählt werden, einfach unterschiedlich funktionieren. Ich glaube, ich muss dazu selbst um die Welt fahren, um das Ganze einfach wirklich kennenzulernen, dass ich weiß, wie diese Mechanismen gehen. Ich bin aber handwerklich noch nicht gut genug, das auch irgendwie in ein Buch umzusetzen oder so, aber als Idee geht es mir ganz gut. Und wie viele Filme schaust du? Ich schaue weniger, als ich möchte, weil ich so viel Zeit damit verbringe, sie zu machen. Und ich glaube, vielen Filmemachern geht es ähnlich. Also, aber ich kenne so. Wie schaust du? Also am Bildschirm zu Hause oder? Meistens zu Hause. Ich habe verschiedene Sachen. Ich habe zum Beispiel schaut aus wie eine Kreditkarte und das nennt sich Movie Pass. Und das erlaubt mir für 25 Euro im Monat in den USA in den ganzen großen Kinofirmen einmal in 25 Stunden einen Film anzuschauen. Also circa einmal pro Tag kannst du einen Film anschauen. Im Kino, mit Kinoleinwand, Kinosound und alles Mögliche, also wirklich den Film, so wie er gemacht werden wollte, genießen. Und das ist echt sehr cool. Aber ich habe auch sehr wenig Zeit dafür, leider. und schaue vielleicht 5 oder 6 Filme im Kino im Monat, wenn es gut hergeht, weil ich einfach so beschäftigt bin auf der Uni selber. Aber ich versuche halt Filme so in so guter Qualität wie möglich zu sehen und ich schaue Filme immer auf 2 Schienen parallel. Ich versuche einen Teil von meinem Gehirn als normaler Zuseher den Film einfach zu genießen, wenn es jetzt eine Liebesgeschichte ist, einfach die Emotionen zu empfinden oder wenn es ein Kriegsfilm ist, die Aufregung zu empfinden und dann parallel die Schiene des Filmemachers, wo ich versuche zu studieren, wie haben sie diese Shots realisiert, warum sind diese Geschichten, also diese Elemente in der Geschichte drinnen, wie wird dieser Charakter entwickelt, was für Implikationen hat die Geschichte oder verschiedene Charakterentwicklungen, wo sind logische Schwachstellen und so weiter. Das geht gleichzeitig, so zu schauen? Für mich ja, aber es hat doch eine Weile gedauert, irgendwie das zu entwickeln und ich kenne andere Filmemacherfreunde, die weiß nicht, wo sie die Zeit hernehmen, aber die schauen sich Filme immer 2, 3, 4 Mal an. Zum ersten Mal als Zuschauer und zum zweiten Mal als Filmemacher und zum dritten Mal als Filmkritiker. Und also es ist sehr, sehr krass. Ich weiß nicht, wie die Zeit haben, aber viele von meinen Freunden in den USA, die haben halt sehr früh im Leben entweder die Entscheidung getroffen, Filmemacher zu werden oder haben einfach als Kinder sehr kino- oder filmaffin agiert und haben so viele Filme geschaut und schauen mich dann immer voll schräg an, wenn ich irgendeinen Film nicht gesehen habe. So, was, du hast Citizen Kane nicht gesehen? Und gehst du allein oder gehst du zu mehr oder wie es ist? Es kommt immer drauf an, aber da ich eben einer der wenigen bin, der diesen Movie Pass hat, kann ich Leute nicht dauernd dazu überreden, ins Kino zu gehen. Und ich habe doch irgendwie ein sehr, ich finde es irgendwie sehr cool, allein ins Kino zu gehen. Weil ich versuche zum Beispiel allein schon die Definition von, was ist männlich sozusagen? Also wie nimmst du dich selbst als Mann wahr? Und eine Sache, die ich auf jeden Fall irgendwie in meiner Kindheit gelernt habe, so Indianer kennen keinen Schmerz und Männer, die weinen nicht oder so. Und ich habe in den letzten paar Jahren wirklich so, würde ich sagen, mehr Empfindlichkeit für meine Gefühle entwickelt und finde es unglaublich befreiend, irgendwie allein ins Kino zu gehen und irgendeinen Film zu schauen. Und wenn ich jetzt gerade weinen will oder so, kann ich weinen, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, was wird der neben mir denken oder die neben mir denken über meine Identität oder so. Und es ist schon sehr befreiend. Und gleichzeitig hast man auch irgendwie, da man sich nicht um irgendwelche anderen Sachen kümmern muss, sondern nur den Film, da man halt alleine da ist, kann man wirklich sich komplett dem Film widmen. Und das ist schon irgendwas, was sehr, sehr schön ist. Mir geht es so, dass die Filmkritiken, die ich lese, sehr oft den Wunsch auslösen, einen Film zu sehen oder nicht. Das ist ganz interessant. Ich habe das noch nicht ergründet und manchmal stürze ich dann in Folge. Jetzt weiß ich gar nicht, wie er heißt, von diesem kanadischen Filmemacher, der jetzt eine Auszeichnung gekriegt hat, ein junger Mann, der irgendwie so eine Geschichte dreht, wo der Freund umgebracht wird und die Familie verleugnet die Homosexualität und er reist in die kanadische Provinz. Hast du den gesehen? Nein. Hast du nicht gesehen. Aber jedes Mal, wenn ich darüber lese, denke ich mir, der hat was. Ja? Also so diese Reise von der Großstadt ins Land und das wird dann irgendwie gruselig. Das, ja. Nein, aber was ich noch sagen wollte, ist, mir geht's so, ich habe als Kind und Jugendliche wahnsinnig viel Fernsehen. Also in Deutschland und in Österreich und vor allem Fernsehen. Und ich kann kaum Filme sehen, ohne dass ich nicht den Plot fertig entwickle. Und ich liege ziemlich oft auf der richtigen Spur. Ja. Und ich weiß, dass meine Töchter es nicht so sehr lieben, mit mir fernzusehen teilweise, weil ich nämlich auch ständig kommentieren muss. Also das ist fast wie zwanghaft. Ja. Und ich weiß, meine Schwester und ich, wir haben uns einmal den Spaß gemacht und das war, als wir Jugendliche waren, war Dallas. Das war, keine Ahnung. Wir haben den Ton ausgedreht und wir haben den ganzen Ton selber gemacht. Sehr lustig. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... Da möchte ich dich fragen. Ich habe ein Buch gelesen, Robert McKee, A Story, wie man Geschichten für den Film macht. Und das war super interessant. Und ich habe mir gedacht, ist es eigentlich so, gibt es einen Standardprinzip, einen Kinofilm für viele Leute halt zu machen, wo praktisch am Schluss halt immer dieser große Wendepunkt kommt, die Hauptfigur kommt auf so eine prüfende Stelle, wo er sich dann entscheidet, überschreitet er sie, ja, und dann running out of time, running out of energy, am besten beides irgendwie. Ist das so ein ehernes Prinzip oder ist es halt nur Hollywood? Und würde man vielleicht bei einem polnischen Film, der auch super funktioniert, nicht finden? Würde ich so sagen, ich glaube, es ist ziemlich unabhängig, wo der Film produziert wurde, sondern viel mehr abhängig davon, wie der Filmemacher sich selbst oder von einer Institution gebildet wurde über das Filmemachen, weil das Hollywood-Prinzip doch sehr prävalent ist weltweit in Sachen, wie mache ich einen kommerziell erfolgreichen Film. Und das ist so dieses große Prinzip mit diesen mehreren Stellen der Prüfungen und so weiter. Genau, du hast zum Beispiel die 3-Akt-Struktur, ja. Beginn, Mitte und Ende. Ja. Du hast den Hero's Journey, der auch sehr oft sehr gleich ausschaut, weil viele Leute eben dieselben Bücher lesen, ja. um über Geschichten erzählen zu lernen. Und ich würde sagen, dieses Prinzip oder fast ein Rezept ist sehr erfolgreich, ist aber auch sehr verleitend, dass man einfach so total standardisierte Filme machen kann und wo du dann wirklich den Plot vorhersehen kannst. Aber das lernt man ja auch bei uns in der Volksschule, wenn man Geschichten schreibt, eben Einleitung, Hauptteil und Schluss. Das dürfte ja schon ein griechisches Prinzip sein. Also geht halt ja, nicht anders. Ja, ist sehr alt, aber ist nicht unbedingt etwas, das zwingend ist. Also das Interessante ist halt, dass, und das ist was, was ich in Berkeley gelernt habe, egal was man als normal und als Prinzip und als historisch sieht, das muss nicht so sein. Mhm. Das ist einfach nur so, bis das jemand ändert. Und solange man nicht zum Beispiel weiß, wie genau das menschliche Gehirn eine Geschichte verarbeitet, kann man nicht sagen, ob es einen Standardweg gibt. Mhm. Weil man einfach nur mit Annahmen arbeitet. Mhm. Und deshalb finde ich so Experimental- und Avantgarde-Filme fand ich früher überhaupt nicht interessant, hat mich nie null interessiert. Und durch Berkeley habe ich halt echt eine Affinität zum Avantgarde, zur Avantgarde-Bewegung entwickelt und merke einfach, auch wenn die Filme selbst nie massentauglich wären, kann ich als Filmemacher unglaubliche Ideen daraus ziehen und Inspirationen. Und dann eben massentauglichere Versionen von so extremen Experimenten machen. Und oftmals funktioniert das sehr gut. Also es gibt Filme, die haben ganz gestörte Strukturen, die nichts mit einem Dreiakter zu tun haben. Oder Charakterentwicklungen, die ganz entgegenlaufend von dem sind, was normal ist oder das Hollywood-Prinzip. Und sind trotzdem kommerziell sehr erfolgreich. Also ich glaube, es gibt kein goldenes Prinzip. Es gibt halt so Sachen, die sehr gut funktionieren, aber das heißt nicht, dass es andere Sachen gibt, die genauso oder besser funktionieren können. Ja, so, weil wenn man ihn trifft, da sagt man auch am Anfang Hallo, dazwischen spricht man und am Schluss sagt man Tschüss. Ja, das ist so ein bisschen, aber, klar kann man es anders machen. Aber weißt du noch, es hat so durchaus Zeiten gegeben, wo es mir nicht gut gegangen ist und da hast du zu mir gesagt, warum sagst du das erst am Schluss? Kannst du dich erinnern? Also wo ich quasi mit dir... Die wichtigen Sachen am Schluss. Ja, das ist... Und das, also, oder wenn ich sehr angestrengt bin, bringe ich das auch fertig. Dass ich den Leuten von einer Idee erzähle, aber vergesse, an den Anfang die Erkenntnis zu stellen. Ja. Nein, das wirkliche Leben ist eben Geschichte genug. Also das ist oft so, das ist erfahrungsmäßig. Ja. Und lustig ist auch, wenn ich mit unseren Söhnen lesen, wir am Abend sehr oft Geschichten. Und das finde ich total witzig, wie der eine, der ist sehr analytisch, ja. Und da treffen sich zwei und das sage ich dann, du, fällt dir das auf, da wird jetzt was eingeführt, das ist doch ein Hinweis, worauf könnte das hinweisen, ja. Also das finde ich eigentlich irrsinnig spannend, wie die Kinder das eh schon so erfassen und die sind aber nicht gelangweilt. Also wir als Erwachsene sind eigentlich schneller gelangweilt. Ja, dass nämlich Geschichten gemacht werden, also praktisch, ja, ich mein, sagst du ihnen damit? Also, dass Geschichten zwei Seiten haben, die vor der Kulisse und die hinter der Kulisse. Nein, ich versuche eigentlich nicht ihnen zu sagen, sondern ich versuche eigentlich noch ein bisschen eine Betonung auf die Aufmerksamkeit zu legen. Also zu sagen, Achtung, was sagt uns das noch? Oder warum schaut, wieso besorgt? Also mit jungen Männern und Gefühle, ja. Also ich denke mir, das ist genau das, ja, was ich, also weil die erste Lage waren drei Mädchen und das ist das Gefühl überhaupt kein Problem, ja, da weißt du genau, über was du sprichst, aber junge, heranwachsende Männer, da denke ich mir, das ist nochmal wichtiger, sie auf ihr Gefühl aufmerksam zu machen. Ach was, die Karte meiner Träume, Tobias, hast du gesehen? Leider nein. Von unserem Podcast-Kollegen Holgi empfohlen, eine Kindheit in Montana und das Kind wird eingeladen, dann im Smithsonian Institute eine Maschine vorzustellen. Und, aha. Ja, schöne Geschichte. Noch eine Tasse ewiges Glück, so heißt unser Tee. Okay, ja. Passt. Und wo willst du noch hin? Richtig. Ich wollte dich jetzt eigentlich um die Landkarte für die Sendung bitten, weil der Tobias muss heute noch auf den anderen Kontinent. Du hast mir gesagt, praktisch, hast du deine wie weit du in die Zukunft siehst, 120 Jahre hast du gesagt, du wirst dann eben diese verschiedenen Kontinente bereisen und dann mit diesen, was du dort gelernt hast, gesehen hast, arbeiten. Genau, und ich glaube, dass ich eine relativ einzigartige Geschichte dann präsentieren kann, wenn ich jemanden um Finanzierung oder sonstige Unterstützung bitte, weil dann kann ich möglichst wahrscheinlich sagen, dass ich der einzige Filmemacher in Hollywood bin, der auf allen Kontinenten gelebt hat. Und das gibt mir dann doch eine sehr spezielle Position oder Hintergrundgeschichte einfach. Da bin ich jetzt ganz kritisch. Gibt's vielleicht schon? Wenn du zum Beispiel Asien sagst, ja, also ich meine, da habe ich noch gar nicht überlegt, Indien und China und Japan. Also ich meine, wenn ich denke jetzt zum Beispiel an Indonesien, dass wir ein bisschen kennen, da hast du Sultanate, da hast du kleine Gruppen in dem größten muslimischen Land der Erde. Und wenn du da mit einer Familie zusammenlebst, dann hast du ja nur diesen einen Abschnitt. Also wie gehst du damit um? Weil das, also mit der Antarktis kann ich mir das ja noch relativ leicht hervorstellen, mhm, unter Anführungszeichen. Aber wenn ich an Asien denke oder Afrika, ich meine, sag einem Afrikaner, er ist ein Afrikaner. Der wird dir sagen, was willst du? Also ich meine, ich bin Was bedeutet das? Ich bin ein, ich sage jetzt einmal, ich bin ein Kenianer, ich komme aus Nairobi. Mhm. Ja. Also das ist meine Definition. Ja. Und der hat vielleicht mit Franzosen überhaupt keine Gefühle, aber halt mit Engländern, ja. Mhm. Also oder ja. Und also wie willst du sagen, dass du das erfassen kannst, wo du ja eigentlich ganz mikroskopisch klein wirklich gehen musst, ja? Ich glaub, es ist unmöglich. Und der Status der Familie, noch etwas. Ich meine, mit welchem Status hast du zu tun? Genau. Also ich glaube, es ist unmöglich für mich, sozusagen die Kultur von einem Kontinent in 6 Monaten kennenzulernen. Es ist sozusagen eine Art Wunschtraum, aber ich habe zum Beispiel gemerkt in Los Angeles und auch in Montreal, dass nach 6 Monaten habe ich zufällig, ohne das irgendwie zu planen, habe ich erst ein Jahr später oder so gesehen, in meinem Blogpost geschrieben, dass ich jetzt mich so fühle, als würde ich diese Kultur verstehen. Und das war fast konsistent, fast genau auf den Tag genau 6 Monate in beiden Städten. Und ich glaube, es ist unmöglich jetzt zum Beispiel zu sagen, meine Erfahrung in Los Angeles würde die amerikanische Kultur ganz beschreiben, weil allein Bible Belt ist schon wieder eine riesige andere Sache oder der Süden der USA ist wieder eine ganz, ganz andere Kultur. Aber das ist einfach eine logistische Unmöglichkeit. Es gibt einen Mann, der hat jedes Land der Welt bereist. Der ist für 25 Jahre auf der Reise gewesen, hat früher mal recht gut Geld verdient, hat dann alles Geld genommen und sich einfach die Reise finanziert damit. Und auch der kann wahrscheinlich unmöglich sagen, wie jede Kultur der Welt ist, weil eben nur bestimmte Teile von den verschiedenen Ländern, aber dafür alle Länder der Welt gesehen hat. Und ich denke mir, ich kann halt nur einem bestimmten, es ist so eine Wechselwirkung. Je länger ich in einem Land bleibe, desto mehr kann ich natürlich von dem Land verstehen. Ja, und aber du selbst, weil du sagst Wechselwirkung, du nimmst ja auch Einfluss. Natürlich, du hast immer eine subjektive Realität, also du siehst immer alles durch deine eigenen Augen mit deinen Wahrnehmungen und dann mit deiner Persönlichkeit oder mit dem, was du entscheidest, dort zu tun, hast du natürlich Einfluss auf deine Erfahrung. Und die Menschen reagieren auf dich. Genau, ja. Also es ist unmöglich, irgendwie was Objektives zu sagen, aber ich glaube einfach, dass es, also Los Angeles speziell und auch Montreal haben mir einfach so viel als Person gegeben, einfach in Sachen Horizonterweiterung. Und ich glaube einfach, dass ich diese Horizonterweiterung circa in 6 Monaten erreichen kann meistens. Und ich mag einfach meinen Horizont so weit wie möglich erweitern, ohne die nächsten 30 Jahre damit zu verbringen. Weil ich einfach irgendwann mal Filme machen muss. Und ich kann nicht einfach die ganze Zeit rumreisen. Meine Hebamme sagt, jede Veränderung braucht 9 Monate, bis man sie versteht. Aber die Hebammen haben da wahrscheinlich einen anderen Zugang. Es gibt noch eine Theorie, dass man, wenn man in ein fremdes Land kommt, immer die Sachen bemerkt und auch beschreibt, die anders sind als in dem vorhergehenden Land. Das könnte dann auch darauf hindeuten, dass man nach 6 Monaten die Änderungen des vorigen Landes nicht mehr, das vorige Land vergessen hat. Das kann sein, ja. Also oder du hast sie integriert. Oder integriert, genau. Ja. Ja, alles ist da. Alles ist möglich. Wobei du könntest natürlich auch Genghis Khans Reise nachdrücken. Dann würdest du fast alle Kontinente einschließen, gell? Das halt ohne die imperialistischen Absichten. Hast du ein Lied deines Lebens? Ein Musikstück, das dich überall hin begleitet? Nicht wirklich. Also ich habe so bestimmte Lieblingsmusik, aber nicht wirklich ein Song, den ich immer hören würde oder der irgendwie mich beschreiben würde oder sowas. Okay. Aber gibt es eines, das dich beeinflusst hat? Weniger vom Text her, sondern vielmehr von Melodien. Also irgendwie, wenn ich Musik höre, geht es fast nie um den Text. Es geht fast immer nur um das Gefühl, das die Musik hervorruft durch die Geräusche. Und da gibt es zum Beispiel ein sehr gutes, das heißt Running Up That Hill von Placebo und Kate Bush. Und ist ein sehr, sehr... Ich liebe das Lied. ...gutes Lied. Und ich kennst vom OC California Soundtrack. Und ich höre halt sehr, sehr gern Soundtrack-Musik. Und die Serie, mit der verbinde ich sehr viel irgendwie über meine Wahrnehmung von was Jugend ist und was soziale Beziehungen irgendwie betrifft. Und das Lied bringt halt immer so Erinnerungen zurück. Ist recht lustig. Aber das heißt, du hast dich weniger mit der Kate Bush in dem Sinn beschäftigt, sondern mehr mit der Serie, wo das Lied genau vorkommt. Nein, also ich habe keine Beziehung zu Placebo oder Kate Bush in Sachen, dass ich die als Artist sehr toll finde oder so. Ich meine, sind auf jeden Fall gut, zumindest in einem Song, aber der Song an sich, so wie ein Film halt unabhängig wird vom Macher. Tobias, heute Abend, welche Linie fliegst? Aeroflot. Ich fliege von Wien nach Moskau und von Moskau nach Los Angeles und dann mit einem Bus rauf nach Berkeley. Und meine gesamte Reisedauer sind mehr als 36 Stunden. Kalifornien dann über die, jetzt hätte ich gesagt, Sowjetunion, über Russland, die Route praktisch. Genau. Die hintenrum. Aeroflot geht, das habe ich auch gedacht, nein, das geht, es ist kürzer vom auf die westliche Route weiterzugehen. Ah, also über den Atlantik zurück, praktisch. Zurück über den Atlantik, genau. Und was wirst du als erstes machen, wenn du dann ankommst? Was hast du vor? Ich komme um 7 in der Früh in Berkeley an und ich glaube, ich habe um 9 meine erste Klasse. Das heißt, ich werde einfach mit meinem Gepäck in die Klasse gehen, mich reinsetzen, mich melden, damit ich den Spot bekomme. Und The Austrian is back. So in Richtung. Ja. Super. Dankeschön. Dank. Danke für das Gespräch und gute Reise und auch in die Zeit, in die nächsten 120 Jahre. Na, ich habe jetzt noch 95 übrig. Ja. Genau. Okay. Thank you.